Dies ist der zweite Teil über die Geschehnisse um einen weit bekannten politischen Dissidenten, dessen Schriften und Sendungen die herkömmliche Sicht des Holocausts in Frage stellten. Sein Name ist Ernst Zündel. Er wurde 1939 im Schwarzwald geboren und verbrachte seine Jahre als Erwachsener in Kanada. Er ist einer der weltbekanntesten Streiter für die Meinungsfreiheit. Im ersten Teil dieser DVD sahen wir, wie Ernst Zündel in Tennessee unter dem Vorwand einer geringen Verletzung der Visumspflicht verhaftet wurde. Ein Feigenblatt, um hinterhältige politische Gesetzesverstöße zu verdecken. Der erste Teil dokumentierte, wie die Zensur von Zündels Schriften unterstützt wurde durch Dämonisierung seiner Person durch die Medien, wiederholte Attentatsversuche, der frechen Verwendung von Gerichten, Menschenrechtskommissionen und deren korrupten Tribunalen und wie im Kielwasser des 11. September eine politische Entführung geplant und durchgeführt wurde unter Anteilnahme von Regierungsbeauftragten der höchsten Ebene, darunter Botschaften, Konsulate und Gerichte in 3 Ländern auf 2 Kontinenten. Nachdem er erfolgreich verhaftet worden war und 2 Jahre in brutaler Kerkerhaft in Kanada verbracht hatte, flog ihn eine Chartermaschine nach Deutschland, wo er mit Handschellen empfangen wurde. Was er sagte und schrieb, war weder in Kanada noch in den Vereinigten Staaten ein Verbrechen, aber es war nach deutschen Gesetzen ein Verbrechen in Deutschland. Das Mannheimer Gericht war für die brutale Behandlung sogenannter Holocaustleugner berüchtigt. 2 Jahrzehnte lang versuchte der Mannheimer Staatsanwalt Hans Heiko Klein, Ernst Zündel in seine Klauen zu bekommen. Von Klein unterschriebene Dokumente beweisen, dass er aktiv die Zündel-Entführung gesteuert hat. Zu dem Zeitpunkt, als eine Chartermaschine den bekannten Dissidenten nach Deutschland brachte, war Klein schon in den Ruhestand gegangen. Sein Nachfolger war ein Mann namens Andreas Großmann. Es war von Anbeginn bekannt, dass eine herkömmliche Verteidigung nicht erlaubt sein würde. Es war allen einsichtig, dass von vornherein die Höchststrafe vorgesehen war. Aus diesem Grunde war dieser Prozess aus Sicht beider Parteien ein Schauprozess. Die Anklage schwang ihre politische Keule und die Verteidigung zeigte aggressiv die juristische Korruption auf. Das wird natürlich für Ihre Richterkollegen eine Warnung sein. Volksverhetzung, zum Teil noch in Tateinheit mit Beleidigung. Im Wesentlichen geht es halt bei Zündel um das Leugnen oder Verharmlosen des Holocausts. Ernst Zündel wurde aus Amerika bzw. Kanada hier nach Deutschland verschleppt, gegen seinen Willen und in Mannheim vor Gericht gestellt. Das war ein kolossaler Fehler des Systems. Zündels Verteidigung bestand aus Jürgen Rieger, Silvia Stolz, Herbert Schaller und als Berater Horst Mahler. Die folgenden Nachbesprechungen fanden im kleinen Rahmen statt und sind erst vor kurzem ans Licht gekommen. Dies sind die einzig erhalten gebliebenen Aufzeichnungen, die einen Einblick in einen stalinistischen Schauprozess geben, der im Herzen Europas geführt wurde. Diese Dokumentation zeigt, dass es im sogenannten freiesten Deutschland deutscher Geschichte keine Meinungsfreiheit gibt. Man muss schon wie Zündel sagen, das ist mein Lebenswerk und ich habe es getan für Deutschland. Und ich werde jetzt nicht, um vielleicht ein Jahr weniger zu bekommen, zu Kreuze kriechen und damit die Sache verraten. Das ist völlig klar bei ihm, darüber haben wir mit ihm auch gesprochen. Und so muss die Sache angepackt werden. Dazu kommt, dass natürlich Zündel weltweit der führende Revisionist ist. Das ist ganz klar. Über seine Zündelsaat und übers Internet ist das natürlich überall verbreitet worden. Über seinen ersten Prozess damals in Kanada ist ganz groß in den Medien, auch in Kanada berichtet worden. Und das ist übergeschwappt auch in andere Länder. Und das gibt dem natürlich eine ganz große Bedeutung. Er ist halt bekannt. Ja. Also Zündel ist der Vorkämpfer. Und es ist einfach ein Gebot der Ehre, alles zu tun, um diesen Vorkämpfer hier zu unterstützen. Er hat in Kanada einen Durchbruch erzielt und ich bin sicher, dieser Prozess, so wie auch Zündel sich dazu verhält, wird den Durchbruch hier in Deutschland bringen. Spielt in dem Prozess eine Rolle, dass gegen Frau Stolz eine Untersuchung gegen Volksverhetzung gibt? Die gibt es förmlich noch nicht. Jedenfalls nicht, ist mir keine bekannt. Aber es wird zu prüfen sein, zumal das Gericht ja nun in seinem Beschluss deutlich gesagt hat, dass es die eingereichten Thesen schon für strafbar hält. Aber bei der Staatsanwaltschaft Mannheim gibt es bislang noch kein ordentliches Verfahren gegen Vorstand. Ist es üblich, dass er ausgeliefert worden ist? Sag ich mal, so richtig, er ist nicht ausgeliefert. Er ist abgeschoben worden, also sein unerwünschter Ausländer. Denn er hat ja niemals die kanadische Staatsbürgerschaft erlangt, obwohl er seit Ende der 50er Jahre dort gelebt hat. Aber er ist nach wie vor deutscher Staatsangehöriger und ist ausgewiesen und abgeschoben worden, würde man in Deutschland sagen. Ist das für Sie ein besonderer Prozess? Na gut, er hebt sich schon aus der Masse hervor. Wie gesagt, in der eigenen Szene ist er eine große Figur, der Herr Zündel. Und entsprechend sind wir gesehen, was die Verteidigung veranstaltet hat. Also, das hebt sich schon von der Masse ein bisschen ab. Welches Strafmaß kann er maximal haben? Gut, maximal gibt es ja das Strafmaß 15 Jahre theoretisch nach deutschem Strafrecht. Und in solchen Fällen, jeder Einzelfall kann bis zu 5 Jahren bestraft werden, was auskommt, ist Sache des Gerichts. Aber wenn der Sache erstinstanzlich beim Landgericht angesiedelt ist, dann geht der Staatsanwalt davon aus, dass man sich bei 4 Jahren aufhört, von der Straferwartung bewegt. Der ist ja auch mit Begeisterung dahinterher, der will ja also verknacken. Der hat ja schon gesagt, Zündel kriegt mehr als 4 Jahre, deswegen ist diese Kammer zuständig. Er hat im Vorfeld schon gesagt, normal würde das beim Amtsgericht anfangen. Und er hat gesagt, dies gehört vor das Landgericht, weil zu erwarten ist, dass Zündel mehr als 4 Jahre kriegt. Also der will mit Begeisterung verknacken. Ne? Verteidigungsschrift, die Sie verfasst haben, Teile, Bruchstücke von Malers, Meinungen, Schriftstücken mit drin vorkommen. Ist das korrekt? Ist das falsch? Ob es vorkommt? Ja. Es kommen Meinungen vor, die vorher schon ausgesprochen worden sind. Und dagegen ist nichts zu sagen. Es ist mein gutes Recht als Rechtsanwältin, Meinungen aufzugreifen. Warum haben Sie überhaupt Herrn Mahler als Assistent mit ins Gerichtssaal geholt? Es wirkt so ein bisschen für jemanden von außen stehendes, als ob Sie es nicht alleine können. Nein, nein, es ist nicht richtig zutage getreten während des Prozesses, der Grund. Es ist schlicht und einfach der, es ist ganz üblich, dass sich ein Rechtsanwalt jemanden mitnimmt, der die Akten auch gut kennt, weil es sind ja umfangreiche Akten. Und umfangreiches Material, das ist ein komplexes Thema, das sich über Jahrzehnte hinzieht. Aber warum denn gerade Herr Mahler? Weil Herr Mahler hat vor Berufsverbot, damit provozieren Sie den Richter ja eigentlich nur. Herr Mahler bringt sich eben blendend aus mit dem Thema. Ihre Herrschaft beruht auf der Lüge. Die Lüge ist im Begriff zusammenzubrechen. Sie sind im Endstadium. Und Sie werden jetzt nicht mehr Hunderte, Sie werden Tausende Verfahren wegen Leugnung des Holocaust durchführen. Gerhard Rudolph ist jetzt in Deutschland, Verbeek ist in Deutschland, Zündel ist in Deutschland und die Juden jubeln, dass sie es geschafft haben, Deutschland praktisch zum Brennpunkt der Verfolgung der Holocaust-Leugner zu machen. Aber das ist ihr Untergang. Es werden jetzt Tausende Richter, Staatsanwälte und Laienbeisitzer mit diesem Material konfrontiert, wenn das als ein Feldzug zur Befreiung Deutschlands geführt wird. Wenn in all diesen Verfahren diese Materialien eingespeist werden, wie gesagt, das kann ja aus dem Internet heruntergeladen werden, das kann es jeder bringen, dann wird innerhalb der Juristenschaft was losgehen. Es werden nicht alle Halunken sein. Es wird Widerstand geben. Und wir haben es nicht nur mit Meinerz Hagens zu tun, wir haben andere Erfahrungen, wo die Richter dann plötzlich in Starre verfallen. Im Mai ist in der neuen juristischen Wochenschrift ein Artikel erschienen, ein Aufsatz von Dr. Günter Bertram, selbst Richter, vorsitzender Richter am Landgericht Hamburg gewesen und ein Holocaust-Stratege, also Haudi. Verurteiler. Ein Verurteiler. Und der sagt, um Gottes Willen, nein, 130 ist unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mit der Verfassung und schon gar nicht mit Artikel 5 vereinbar. Das ist ein deutscher Sonderweg, den wir ganz schnell verlassen müssen. Der Gesetzgeber muss hier den Rückweg antreten. In diesem Jahr. Das zeigt, dass innerhalb der Richterschaft Diskussionen stattfinden. Dass Silvia Stolz als eine junge, bisher noch nicht in Erscheinung getretene oder wenig in Erscheinung getretene Verteidigerin jetzt entschlossen ist, das mit aller Konsequenz in diesen Verfahren zur Darstellung zu bringen, mit entsprechenden Beweisanträgen. Und deshalb schwebt sie in höchster Gefahr. Weil bisher hatte man die Anwaltschaft meist im Griff. Es gab Widerständler, die sind auch verurteilt worden, aber das von der jungen nachrückenden Verteidigergeneration wird das Tabu gebrochen, und zwar ganz brutal und offen, auch mit der entsprechenden Begleitmusik. Und da kann man sich vorstellen, was die Gegner sich dann überlegen. Deswegen sollten wir also mit großer Aufmerksamkeit auf Sylvia Stolz gucken und dass ihr nichts passiert. Und wenn ihr was passiert, dann wissen wir und dann müssen wir es auch eben sagen. Ja, ich möchte noch was dazu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wer die Dinge, die jetzt hier laufen, mitkriegt, sieht, da ist jemand, also ich, ein, wie die Zeitung geschrieben hat und wie der Richter auch gesagt hat, ein unbeschriebenes Blatt, sich jetzt hier in dieses Thema reinstürzt, sich das traut und nichts weiter dabei findet, ganz unbefangen alles ausspricht, jetzt nicht hier, aber vor Gericht. Ich möchte das Pulver jetzt nicht verschießen und mich unnötig abseits stellen, sondern vor Gericht erst dann. Da könnte ja dann, wenn sich die Leute denken, aha, das geschieht jetzt hier, dann kann ich das ja auch machen. Wird sicher der ein oder andere Rechtsanwalt auf die Idee kommen. Und auch nicht nur die Rechtsanwälte, sondern auch die anderen Leute aussprechen. Und wenn ein paar Tausend, was ist deine Zahl immer, ein paar Tausend es wagen, es auszusprechen, dann ist der Bann gebrochen. Und ja, das Problem ist, und das muss man also auch mal sehen, dass Angeklagte, die sich verteidigen in Holocaust-Prozessen, wegen ihrer Verteidigung ein neues Verfahren bekommen. Das heißt, man kann sie letztlich lebenslänglich einsperren. Ich habe so einen Fall jetzt gerade, verteidige ich nicht, aber da ist es so, dass einer einen Beweisantrag gestellt hat in einem Verfahren, wo es um Holocaust ging, wo dann wiederum auf den Holocaust ging. Dafür hat er dann nochmal wieder ein Jahr draufgekriegt. Ein ehemaliger Schuldirektor, muss man sagen, also nicht irgendjemand oder so etwas. Das heißt also, genauso ist es bei Deckert oder bei Thies Christoffersen gewesen, die über ihren Prozess nur berichtet haben. Allein weil sie im Prozess berichtet haben, warum sie verurteilt worden sind, mit den Äußerungen, haben sie ein neues Verfahren gekriegt, weil sie ja das wieder erwähnt hatten, weswegen sie verurteilt worden waren. So, das heißt also, das ist also so ein Perpetuum mobile, man kann ihn dann dauernd drin behalten. Und wir haben das besprochen in der Verteidigung, ob es sinnvoll ist, dass er was sagt oder nicht sagt. Und da sind wir zur Auffassung gelangt, es ist besser, er sagt nichts. Weil dann der Vorsitzende, genauso wie er bei der Frau Stolz schreibt oder bei mir schreibt, das wird festgehalten und er hat Strafanzeige erstattet, hat er mir auch mitgeteilt, freundlicherweise, er hätte Strafanzeige gegen mich erstattet. Ich habe ihm freundlicherweise mitgeteilt, dass ich Strafanzeige gegen ihn erstattet habe. Ne? Sehr geehrter Vorsitzender, wollte ihn mitteilen und so weiter. Also das spielt sich aber auf einer anderen Basis ab. Er erwartet hier mehr als 4 Jahre, das hat meiner Zagen ja schon gesagt. Und wenn er jetzt noch was draufkriegt, kriegt er nochmal wieder die Höchststrafe. Das heißt also, es ist sinnvoller für ihn, gar nichts zu sagen. Er hat ja auch Verteidiger, die Schnauze aufreißen. Und er hat seine Texte. Und das ist ja der Trick, dass sie versucht haben, oder noch versuchen, das Verlesen der Texte im Zusammenhang zu verhindern. Der Staatsanwalt pickt sich natürlich nur heraus, was man vielleicht deuten könnte als hetzerisch oder wie. Aber wie Zündel wirklich argumentiert hat, alles das soll nicht der Kontrolle der Öffentlichkeit zugänglich werden. Das wollen Sie im Geheimverfahren machen. Dann ist vielleicht an der Zeit, ein bisschen von den Hintergründen zu sprechen, warum ich es mache oder warum wir das machen, wie wir dazugekommen sind. Ich selbst beobachte die Sache schon eine ganze Weile, was in Deutschland vorgeht, was erzählt wird über die deutsche Geschichte. Und stehe eigentlich schon seit längerem im Startloch, um etwas zu verändern, um mich einzusetzen dafür, dass sich etwas im Positiven ändert. Man sieht ja überall die Wirkungen der Fremdherrschaft. Jeder, der mal versucht hat, sich für etwas einzusetzen, etwas Positives, was meistens damit gekoppelt ist, etwas Negatives abzuschaffen, wird festgestellt haben, dass er sehr schnell an eine Grenze stößt, über die es nicht weitergeht, egal welche Themen das sein mögen. Missstände aller Art sind in Deutschland vorhanden und jeder kennt genug Beispiele, welche Missstände das sind. Und viele von uns haben ja versucht, etwas zu ändern und sind immer an eine Grenze gestoßen. Und ich habe in den letzten Jahren immer Ausschau gehalten, nach einer Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Habe mich vorbereitet, habe gelesen, habe Kontakte geknüpft und habe mir auch gedacht, es ist ganz gut, noch nicht nach außen hin aufzutreten. Und dann plötzlich dann, und so hat sich dann auch ergeben. Vieles war gar nicht geplant, hat sich einfach ergeben. Ich hatte Horst Mahler schon ins Auge gefasst, schon vor ein paar Jahren, als ich seinen Brief, seinen offenen Brief an Goldhagen gelesen hatte. Und ich habe ihn ja überhaupt noch nicht gekannt, aber anhand dessen, was er da geschrieben hat, ich fand es auch noch nicht so ganz überzeugend. Manches, er ist ja danach noch in seiner Hochform erst aufgelaufen. Aber schon in diesem Brief war für mich eindeutig zu erkennen, der Mann ist klug und er hat Biss. Das ist eine Kombination, die man nicht so oft findet. Und habe ihn dann schon immer im Hinterkopf gehabt und wollte ihn kennenlernen. Und das hat sich dann letztes Jahr auch ergeben so. Das heißt, ich habe es halt herbeigeführt, weil ich erfahren habe, da ist ein Seminar oder ein Treffen und da bin ich dann hingefahren. Und ja, dann hat sich das ziemlich schnell ergeben. Dann kurze Zeit später habe ich schon den ersten Fall übernommen. Das war eben Hennig in Verden. Und so ist es stückchenweise, hat sich das dann verbessert, auch die Strategie, die wir hatten. Beziehungsweise, und das muss jetzt ganz klar gesagt werden, Horst Mahler ist eben derjenige, der diese Strategie entwickelt hat, der sie sich ausgedacht hat, der ja auch schon angefangen hatte, so vorzugehen, nur hat er eben durch sein Berufsverbot nicht mehr die Möglichkeit gehabt, es umzusetzen. Und so hat sich da eine gute Zusammenarbeit ergeben. Der eine hat den anderen gebraucht und gemeinsam setzen wir uns ein dafür, dass Deutschland, dass das Deutsche Reich rehabilitiert wird und wieder handlungsfähig wird. Ich bin ja nun relativ neu in dieser revisionistischen Szene. Andere haben sich Jahrzehnte damit schon beschäftigt, haben Bücher geschrieben, aber die sind eben in der Schweigespirale. Das Neue ist, dass jetzt diese Sachen aus der Schweigespirale rausgenommen werden können in solchen Prozessen. Ich komme ja also von der äußersten Linken, habe mich dann bis in das Extrem dieser linken Gedankenrichtung gesteigert, bin in den bewaffneten Kampf, wie wir das gesehen haben, gegangen. Und habe mich dann mit dieser Holocaust-Geschichte auseinandergesetzt, immer. Das ist auch der Einstieg in diese Ablehnung des deutschen Staates, den wir für das Böse gehalten haben. Und dann habe ich in mir diese Widerstände auch gehabt, den Gedanken überhaupt heranzulassen, dass da was nicht stimmt. Und dann wurde ich von Frank Rennecke, der den Deutschen hier wohl bekannt ist, dem Liedersänger der Deutschen, gebeten, ihn zu verteidigen, in einem Holocaust-Prozess, wo er angeklagt war wegen Leugnung des Holocaust. Und ich bin die Verteidigung, so wie ich das geschildert habe, angegangen, wie jeder Verteidiger, der sein Handwerk versteht, es auch machen muss. Ich habe mich also in Vorbereitung dieser Verteidigung erstmalig in meinem Leben mit der revisionistischen Literatur befasst. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dann gehe ich aus von dem Satz oder von mehreren Sätzen eines Juden, von Bernard Lazare, der hat ein dickes Buch auf Französisch geschrieben über den Antisemitismus Mitte des 19. Jahrhunderts. Und er hat gesagt, da die Juden zu allen Zeiten, über Jahrtausende, in allen Kulturkreisen, bei allen Völkern, in allen Staaten mit den unterschiedlichsten Gesetzgebungen, den ganz gegensätzlichen Wertvorstellungen überall gehasst und verfolgt wurden, kann das nur an den Juden selbst liegen. Und dann habe ich in mir selber diese Befreiung erlebt, als ich erkannt habe, die Juden sind eigentlich das Tätervolk. Durch die ganze Geschichte. Völkermörder. Jahwe sagt zu den Juden, ich bin erzürnt über alle Heiden und ihre Scharen und ich werde sie, Zukunft, ich werde sie zur Schlachtung dahingeben, dass ihre Leichname gen Himmel stinken und die Berge von ihrem Blute fließen. Das sagt der Gott der Juden zum Juden. Und dann gibt er den Auftrag, die Völker zu morden, in x Stellen der Bibel, im Alten Testament, 80, mehr. Da war ich völlig frei. Das war eine gefühlsmäßige Neuorientierung. Da ich mich nicht für einen Ausnahmemenschen halte, gehe ich davon aus, dass dieses Erlebnis der Befreiung sich mehr oder weniger bei allen, die sich intellektuell noch befassen mit diesen Geschichten, sich ergeben wird, wenn sie diese jetzt diesem Gericht vorliegenden Materialien durchgehen und sich ernsthaft mit dem Willen, es zu verstehen, beschäftigen. Also ich hab die Erfahrung gemacht, schon in Studentenzeiten, wo Herr Mahler ja noch auf der anderen Seite war. Ich war ja als Dutschke nun große Figur war, stand ich ja nun schon auf dem rechten Lager. Und wir haben uns dann auch fleißig mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund geprügelt, aber nicht mit Herrn Mahler, der war nicht in Hamburg. Insofern, dann kam das also auch immer, das typische Argument auch, was immer von der kommunistischen Seite kommt, du bist ein Nazi. Ja. Und dann das typische Argument, was immer von der Rechten kommt, nein, ich bin gar kein Nazi. Ja. Dann heißt es doch, du bist doch ein Nazi. Und dann waren sie auf dem Feld Nazi und dann da konnten sie argumentieren. Und wenn man sagte, ja okay, nun komm mal mit deinen Argumenten, was hast du denn nun sachlich vorzubringen? Dann kippte der Unterkiefer runter und es wurde im Regelfall sehr viel objektiver, die Geschichte. Und man konnte dann also auch durchaus Leute überzeugen. Das ist das Erstaunliche daran, weil vieles von dem, was abläuft, ist ja also auch darauf zurückzuführen, dass viele Ältere nach 45 durch die ganze Umerziehung, durch diesen Fragebogen, diesen unsäglichen, wer das mal von Ernst von Salomon gelesen hat, der Fragebogen, der weiß das, was da für idiotischen Fragen drinstehen, durch diese gesamte Umerziehung einfach sich nicht getraut haben zu sagen, was war. Wir haben immer gesagt, lass mich zufrieden, sag nichts. Und in dem Moment, wo einer da ist, der ehrlich zu seiner Überzeugung steht, da können wir dann auch die Jugend überzeugen. Nein, aber was hier der Zusammenprall, der hier erstmalig deutlich wurde im Gerichtssaal, wie haben denn die Alliierten diesen Zustand herbeigeführt? Durch einen ganz einfachen Trick. Sie haben im 45er Jahr, ich habe die Zeit ja schon als Erwachsener erlebt, das Deutsche Reich geköpft. Sie haben also alles verhaftet und depraviert und haben ergebene Leute an die Stelle gesetzt. Einen Schrumpfkopf. Ja, ja. Und haben aber gesehen, dass sie ja ohne diese Leute nicht auskommen und haben dann gelockt und haben gesagt, wer zu uns kommt, der ist dann mit uns Alliierten Mitsieger über die Nazis. Obwohl die Nazis gar kein Gegenstand des Kampfes war, das war eine zivile Partei, die haben monatlich einen Beitrag abgegeben, das war alles. Der Kampfgegenstand war das deutsche Volk. Mit diesem Trick, ihr neue deutsche Herrschungsschicht, Kirchen, Schule, Politik, Justiz, ihr seid Mitsieger über die bösen Nazis. Der Herr hat Deutschland seit 45 keinen Verteidiger. Nur ab und zu in einem Prozess konnte man ein bisschen was tun. Und da ist es einmal diesen Figuren brutal ins Gesicht geschleudert worden, was Sache ist. Das heißt, ja um Gottes Willen, wie kann denn eine Oberschicht alles verbieten, was zugunsten der eigenen Vorfahren spricht? Das ist ja pervers, das ist ja gegen die Natur. Der Selbsterhaltungstrieb ist im einzelnen Menschen, in der Gruppe von Menschen, überall der Selbsterhaltungstrieb. Und der wird von den eigenen Leuten. Mit dem Trick, ihr seid Mitsieger mit uns, alliierten, bösen Todfeinden des deutschen Volkes, über die Nazis. Heute werden immer noch die Nazis bekämpft. So, das ist die psychologische. Und das aber bitte, wo alles so verblödet ist, von der Volksschule, Gymnasium, Universität, Schule, Kirche, alle verblödet bis geht nicht mehr. Die Faust unter die Nase zu sehen und sagen, so, das ist die Wahrheit. Und das. Wir sollten aufhören, uns für Sie zu schämen. Viele, viele Deutsche zucken ja gleich zusammen und machen sich ganz klein, wenn von den sogenannten Nazis die Rede ist. Aber in Wirklichkeit haben wir keinen Grund, uns für sie zu schämen. Im Gegenteil, wenn man wirklich weiß, was sie getan haben, gibt es keinen Grund, sich zu schämen, sondern im Gegenteil zu sagen, sie haben etwas Großartiges geschaffen und konzipiert, was aufgreifenswert ist. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich zu verstehen gebe, ja, ich bin halt jemand, den man heutzutage Nazi nennt oder Neonazi, dass dann die Leute sagen, ach ja, ach so, wenn das so ist, dann ist das ja gar nichts Schlimmes. Und auch all die anderen möchte ich hier erwähnen, die uns im Hintergrund helfen und unterstützen, ohne die es auch nicht gehen würde. Und wir spüren auch, wir bekommen es gesagt und wir spüren es auch, die Unterstützung der Deutschen, die uns immer wieder zeigen, ihnen ist es wichtig, was wir machen. Und auch aus dem Ausland kommen entsprechende Meldungen. Und es zeigt, das deutsche Volk ist lebendig und es will auch sich befreien. Es will sein Reich wieder haben. Und man stellt immer wieder fest, dass sich manche Dinge von selber ergeben. Das ist das Schöne, dass man nur kurz sich bespricht und jeder tut das, was er dazu beitragen kann. Und es läuft dann praktisch wie geschmiert. Das ist für mich auch ein gutes Zeichen. Ich möchte noch mal einen Punkt sagen zur Bedeutung überhaupt dieser gesamten Holocaust-Frage. Es gibt ja auch im nationalen Bereich manche, die sagen, also das ist ja nur alle Vergangenheit. Und lass uns nur mal um die Zukunft kümmern. Was sollen diese alten Geschichten, ob nun 6 Millionen umgebracht sind oder nicht, ist ja ganz egal. Ich sage dazu nur eins. Eines, was der iranische Präsident gesagt hat, statt der Religion gibt es jetzt, die wir früher hatten, gibt es jetzt eine Holocaust-Religion. Das Höchste, was es sonst bei anderen Leuten der Gott ist, ist bei uns also der Jude. Das ist der Geopferte, das ist derjenige, der gelitten hat. Also das, was früher Christus praktisch war, das ist also heute der Jude. Und alle diese gesamten religiösen Dinge haben sich darauf bezogen, natürlich auch mit der Folge, dass für die Religion gibt man immer am meisten aus und ist die Sekte noch so klein, sie bringt stets mehr als Arbeit ein. Alter Spruch. Ja. Das heißt also, die Leute sind immer bereit, die Kirchen waren nicht enorm reich, auch immer, für die Religion viel zu geben. Wenn es denn also hier eine Holocaust-Religion gibt, dann ist es eben so, dass das sehr profitabel ist und uns eben materiell schädigt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist der Angriff auf unser Selbstbewusstsein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Selbstverständnis der regierenden Clique hier bei uns durch den Holocaust gebildet wird. Merkel ist gefragt worden, was sie denn so als deutsche Identität sieht. Da hat sie gesagt, der Holocaust. Es ist hier also nichts anderes eingefallen außer Holocaust. Nicht irgendwas, nicht die deutsche Romantik oder die deutsche Musik oder die deutsche Landschaft oder was weiß ich oder das deutsche Volkslied. Nein, der Holocaust. Und wenn dieser Holocaust fehlt, dann ist das gesamte System zerbrochen. Dann platzt es auseinander wie eine Seifenblase. Und deswegen hat es die Bedeutung. Es ist also so, dass in der Jungen Freiheit war ein ganz interessanter Aufsatz darüber, wo die sagten, der Holocaust ist das Ähnliche wie bei den urtümlichen Religionen, das Totem. Das Totem ist also ein bestimmtes Tier, was also in der Ahnenreihe irgendwo ganz oben steht und von dem der Stamm letztlich abstammt. Und wenn ich ein Totem habe, das darf gar nicht in Frage gestellt werden. Das darf nicht gejagt werden, das darf nicht gegessen werden. Das hat Fischer gesagt, das hat Merkel gesagt. Also beide politischen Lager sagen das links und rechts. Der Holocaust ist letztlich, worüber wir uns definieren. Das ist unser Totem. Und dieses Totem wird nicht in Frage gestellt. Auch wie bei den Indianern nicht in Frage gestellt wird, ob man von einem Wolf abstammt und man Wölfe deswegen nicht jagen darf, weil der Wolf irgendein Urgroßvater oder Ururgroßvater war. Genauso ist es hier mit dem Holocaust. Das wird nicht mehr in Frage gestellt, darf nicht in Frage gestellt. Das ist unser Totem, was geschützt wird, egal wie viele logische Argumente man dagegen bringen kann. Es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Deswegen ist es durchaus gerechtfertigt, von der Holocaust-Religion zu stehen. Und das ist die Staatsreligion, ausweislich Fischer, ausweislich Merkel. Es ist die Staatsreligion der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen auch dieser ganze Aufstand. Mich interessiert aber, wer setzt diese Vermittlungsmethoden und Techniken gegen uns ein? Das kommt auch nicht von irgendwo. Dahinter steht eine Macht, die das wissenschaftlich kalkuliert, die weiß, was Feindpropaganda, was Gräuelpropaganda anzurichten versteht. Die wissen, wie Manipulation funktioniert und sie haben alle Instrumente dafür in der Hand, nämlich die Medien. Die setzen das als Waffe ein. Das bringt nicht, wenn man sagt, es ist eine Religion. Nein, man muss sagen, es ist die Waffe. Religion als Waffe. Und da muss man fragen, wer führt die Waffe und mit welchem Ziel? Eine von Deutschlands bekanntesten Aktivistinnen, Ursula Haferbeck, war in der Vergangenheit Zeugin vieler politischer Schauprozesse. Sie ist als scharfäugige Beobachterin politischer Gerichtssäle bekannt. Hier teilt sie uns einen ihrer Eindrücke mit. Da kam ja ziemlich zum Ende ein älterer, grauhaariger Herr mit einem für mich sehr unangenehm wirkenden Ausdruck rein und mit drei jungen Begleitern, von denen mein Nachbar sagte, das können ja nur Bodyguards sein. Es sah auch wirklich so aus. Und jedes Mal, wenn der Richter, erstmal hat er ständig beobachtet, wenn die Sylvia Stolz mit Horst Mahler sich zurückzog und was besprach, sofort alle Augen dahin. Und jedes Mal, wenn der Richter eine Pause machte, ging er auch raus mit seinen Bodyguards. Und ich habe den Eindruck, dass er dann dem Richter die Leviten gelesen hat. Denn ich hatte wirklich zum Schluss, der Richter einmal zitterte er ja richtig mit den Händen. Und es könnte sehr gut sein, dass er den unter Druck gesetzt hat. Denn der hat ja nachher, wurde ja immer lauter und unsicherer. Und es könnte sein, aber wie gesagt, es ist eine Vermutung, eine Beobachtung, die auch nicht zu stimmen braucht. Aber es könnte schon sein, dass man ihn vehement unter Druck gesetzt hat. Wer wird für uns sprechen? Es ist doch so, von uns kann man jetzt das Geld abzocken, solange diese Sache läuft, ist man doch ehrlich. Und wer dahinter steht, wisst ihr auch, ist ganz klar. Ne? So, dieser Richter heute, der da grün im Gesicht war, der geht dann raus, holt sich seine Order, kommt wieder rein, nicht? Und wie gesagt, verurteilt nun den Herrn Zündel. Herr Zündel ist kein Angeklagter, Herr Zündel ist ein Verteidiger der 70 Millionen deutscher Menschen. Wie können wir etwas bewirken? Wir kleinen 70 Millionen Deutsche, wer wird uns helfen? Wenn wir aufmucken, kriegen wir die Bombe. Wir gucken immer nur auf den Westen. Und das sollten wir uns, nein, das sollten wir uns abgewöhnen. Das heißt also, der Westen ist gegen uns. Die Erfahrung nicht. So, aber jetzt gucken wir mal. Es gibt 1,4 Milliarden Muslime, die bewundern uns, weil wir die Juden mal irgendwo in Konzentrationslager gesteckt haben. Und die bewundern uns, weil Rommel also gegen die britische Herrschaft gekämpft hat. Frau Merkel tut alles, dass diese Bewunderung ein bisschen nachlässt, aber das einfache Volk bewundert uns immer noch. Es gibt 1,3 Milliarden Chinesen, die sehen das ähnlich. Die bewundern die Deutschen, weil 1937 ein deutscher Konsul das Abschlachten der Bevölkerung von Nanking verhindert hat. Als die Japaner das eingenommen haben und angefangen haben, die ganze Zivilbevölkerung abzuschlachten, hat der deutsche Konsul durch ein Telegramm an Hitler und Hitler hat an den Tenno telegrafiert, das gestoppt. Und das lernt jedes chinesische Kind in der Schule heutzutage. Ja, und sie werden in keiner chinesischen Zeitung irgendwelche Ausfälle gegen Deutschland sehen. Das heißt, das ist nochmal eine Milliarde. Dann gucken Sie die Inder an. In indischen Schulbüchern haben sich aufgeregt darüber, dass Adolf Hitler als großer Guru dargestellt wird und dass unter dem heiligen Zeichen des Hakenkreuzes Deutschland seine schönste Zeit erlebt hat. Das sind 1 Milliarde Menschen. Ja? Und da fragen Sie, wo haben wir denn Unterstützung, wir mit unseren kleinen 70, 80 Millionen? Ja, gucken Sie mal in die Welt rum. Überall haben wir Unterstützung. Und dann Russland. Ja, da genau dasselbe. Die sehen uns also auch als Bundesgenossen gegen den amerikanischen Globalismus. Und Putin schaltet einen von diesen Oligarchen nach dem anderen aus. Oligarch ist sehr schön, da kann man also auch sagen, jüdische Bereicherer an dem russischen Volksvermögen. Das ist der andere Ausdruck, den man dafür nehmen kann. Ja, also da haben wir überall Sympathie. Das ist ganz unglaublich. In der ganzen Welt. Und wenn Sie die Weißen umbringen, weil es geht nicht nur gegen Deutschland, es geht um die weiße Rasse. Wenn Sie die Weißen umbringen, ich glaube, Sie werden es nicht schaffen. Aber wenn, dann stehen Rächer bereit. Dort können Sie nicht einschleichen und von innen alles zersetzen. Das geht nicht. Bei den Chinesen, Indern, Japanern, Indonesiern, Moslems geht das nicht. Zum Beispiel könnte man doch einen Beitrag dazu leisten, dass die Frau Merkel nicht als deutsche Bundeskanzlerin weggeht, sondern als eine Marionette der Feinde. Das hängt aber von uns ab. Da kann ich ergänzen, als diese ganze Geschichte mit dem Feldzug und der Gründung des Vereins noch ganz frisch war, bin ich auf Einladung von Faurisson nach Vichy gefahren, um mich mit ihm auszutauschen, was über das Telefon nicht tunlich ist. Und da war auch Ahmed Rami, der ja in Schweden einen Fernsehsender für die arabische Welt betreibt. Und da habe ich auch diese Frage, warum spielt ihr denn diese Karte Holocaust nicht? das ist doch so gut wie eine Atombombe. Und dann hat er gesagt, das können wir nur, wenn in Deutschland was kommt, worüber wir dann berichten. Und jetzt tut sich was und jetzt haben sie es aufgegriffen. Also wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und zwar mit Rücksicht darauf, dass wir eben hier so skandalöse Verhältnisse haben und es sollte doch also mal die iranische Freiheit noch etwas hier zu uns rüberschwappen in die Bundesrepublik. Sie könnten uns ein Lehrstück hinsichtlich freiheitlicher Auffassung geben. So, und ich denke mal, das wird Ihnen gefallen. Wenn Sie von einem bundesdeutschen Anwalt also die Aufforderung kriegen, sich hier für die Meinungsfreiheit in Deutschland einzusetzen. Die Araber, das haben Sie uns deutlich signalisiert, konnten so lange nichts tun in dieser Richtung, solange nicht in Deutschland sich was zeigt. Weil Sie sagen, wenn die Deutschen, ohne dass da Widerspruch aufkommt, darauf bestehen, 6 Millionen Juden umgebracht zu haben, was sollen wir denn da sagen? Aber in dem Moment, wo in Deutschland was passiert, werden wir darüber auch berichten. Und ich halte es nicht für einen Zufall, dass auf persischer Seite bestimmte Namen genannt worden sind, im Zusammenhang mit dem Vorhaben, eine Konferenz in Teheran durchzuführen. Sie haben wahrgenommen, dass hier sich was rührt und sind jetzt zur Stelle, um gemeinsam mit uns diese gigantische Lüge zu brechen. Weil das ist die Basis einer teuflischen Weltmacht, die wir überwinden müssen, wenn wir als Volk, aber auch als Einzelne eine Zukunft haben wollen, ein Leben in Würde und Freiheit. Mitten im Prozess wurde eine Veranstaltung bekannt gegeben, die weltweit für Interesse und in manchen Lagern für helle Aufregung sorgte. Der für seinen Widerstand gegen den Staat Israel bekannte Präsident des Iran gab kund, dass sein Land eine globale revisionistische Konferenz abhalten würde, nach Ansicht vieler, um Aufmerksamkeit auf einen Meinungsverbrechensprozess stalinistischer Art in einem sogenannten westlichen Staat Europas, nämlich Deutschland, zu lenken. Schließlich hat dann der Präsident eine Ansprache gehalten und hat betont, die Ziele der iranischen Politik, Freiheit für alle Völker, für alle Menschen, Frieden unter den Völkern, Ende der zionistischen Weltherrschaft und freie Erforschung der Geschichte, insbesondere des Holocaust. Und er hat noch einmal wiederholt, der Iran ist das Land aller freien Denker und wenn Sie irgendwo Probleme haben in Ihrer Heimat, Sie sind hier alle willkommen. Aber wenn jetzt diese Dinge in einem solchen Prozess, der diese internationale Öffentlichkeit hat, dass ein Verfahren, das jetzt durch diese Initiative des Iraners noch zusätzlich eine Bedeutung bekommt, jetzt das da reinzubringen, die Schweigespirale da jetzt endlich mal aufzuheben, das hat also kolossale Auswirkungen. Faurisson sagt, hat an den Iraner geschrieben, Sie sollten sich klar sein, Sie sind bereits im Besitz der Atombombe, nämlich die Holocaust-Lüge zum Platzen zu bringen. Und wie explosiv da die Lage ist, das sieht man jetzt in der Reaktion auf die Karikatur in der dänischen Zeitung. Und dann ist auch 60 Jahre wirklich lange genug. Deutschland wird sich befreien. Ich sage, es ist unsere Aufgabe, hier für Ordnung zu sorgen und das Deutschtum wiederherzustellen. Es ist gut, wenn wir dann Verbündete haben werden, aber wir sind in dem Zustand, in dem wir sind, keine Ansprechpartner. Es kommt auf uns an, hier sichtbar zu machen, dass wir Deutschen jetzt auch sagen, wir wollen deutsch bleiben. Und das sind nicht unsere Repräsentanten, sondern das sind die Verräter. Ja, und im Verlauf der Sitzung setzte sich dann am Nachmittag jemand neben mich, das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor und er sprach mich an, eigentlich recht wohlwollend. Seine Beobachtung, die er so gemacht hatte, wie das bei Juristen zugeht und so. Und dann fragte ich ihn, ich kann Sie nicht richtig einordnen, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Und dann sagte er, Ock, Pressesprecher des Landgerichts. Aha. Ne? Der hat eine Botschaft hinterlassen. Mhm. Mhm. Ne? Und das bestätigt mich eben, dass es innerhalb der Justiz jetzt heftige Auseinandersetzungen geben wird. Und Sie werden Silvia Stolz anklagen, genauso wie Sie mich angeklagt haben. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, sie gehen nicht ran. Sie erheben Anklage und dann verläuft es irgendwie nicht im Sande. Irgendwann kommt was. Aber sie wollen nicht. Ja. Seit Jahren ist eine Sache anhängig und dann wird endlich mal Termin anberaumt und zwei Tage vorher wird er aufgehoben. Dann vergeht wieder ein Jahr, dann wird wieder Termin anberaumt, wird wieder aufgehoben. Es gibt deutliche Anzeichen für diese Spannungen innerhalb des Justizapparates. Und jetzt überlegen Sie mal, was passiert, wenn nach Einschätzung der, die da was zu sagen haben, der Schaden innerhalb des Apparates größer ist, wenn Sie weitermachen. Genau. Im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Sie sagen, stopp, verfassungswidrig und geht nicht mehr. Was immer dabei rauskommt. Ich sage, das Bundesverfassungsgericht hat deutlich durch die Nichtbehandlung der anhängigen Verfassungsbeschwerden, ich selbst habe für Frank Rennecke vor 2,5 Jahren eine Verfassungsbeschwerde gemacht, wegen § 130 Absatz 3. Die ist nicht etwa nach 3 Monaten als unbegründet verworfen, in den Papierkorb geschmissen worden, nein, sie hängt. Und es kommt regelmäßig auf Anfrage die Auskunft, angesichts der Arbeitsüberlastung des Gerichtes kann nicht abgesehen werden, wann diese Sache dran ist. Das ist ein Signal. Die wollen nicht, die haben Bauchschmerzen. Und wenn dann kommt, es geht nicht mehr mit 130, dann geht hier eine Welle los. Offenkundigkeit ist ein in deutschen Holocaust-Schauprozessen vielfach verwendeter Begriff. Er besagt, dass etwas dermaßen offensichtlich ist, dass es keiner Erläuterung und keines Beweises bedarf, weil es allgemein als Wahrheit anerkannt wird. Es ist zum Beispiel offenkundig, dass der Tag auf die Nacht folgt oder dass Paris die Hauptstadt Frankreichs ist. Deutschen Gesetzen zufolge ist der Holocaust offenkundig, weil weithin geglaubt wird, dass er genau so stattfand, wie er in Schulbüchern, Filmen, in der Presse und in den Schilderungen der Augenzeugen dargestellt wird. Zündels Verteidiger griffen dieses Konzept an. Die Verteidiger argumentierten, dass eine emotional beladene Meinung, die von politischer und finanzieller Interesse ist, nicht mit wissenschaftlich nachgewiesenen Fakten verwechselt werden darf. Die Justiz geht nicht von dem richtigen Begriff der Offenkundigkeit aus. Eine offenkundige Tatsache ist nach der Rechtssprache in Deutschland und Österreich keine Tatsache. Nur eine Meinung über eine Tatsache. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Gesetzgeber war gezwungen, ein Strafgesetz zu formulieren, das unseren Ansprüchen, rechtsstaatlichen Ansprüchen genügt. Und das geht nicht. Er hat also in Österreich, das ist eine österreichische Erfindung der 130 Absatz 3, der österreichische Gesetzgeber hat erfunden, wer den NS-Völkermord oder andere NS-Verbrechen leugnet, verharmlost und so weiter. Aber er wollte etwas anderes erreichen. Das Leugnen haut ihm das ganze Gesetz zusammen. Er wollte erreichen, wer den NS-Völkermord bestreitet, der wird bestraft. Egal, ob es den Völkermord gegeben hat oder nicht. Das ist das Ziel der Besatzungsmacht. Und das wird von den Abgeordneten in beiden Ländern so verklausuliert und die Besatzungsgerichte machen das, es pflanzt sich die Meinung oder die Hoffnung dieser Besatzungsorgane, Nationalrat, Bundestag, pflanzt sich in die Richter hinein, die tun, die verurteilen, als ob es nicht darauf ankommt, ob er wahr ist oder nicht wahr ist. Sie verurteilen, wer es bestreitet, wird verurteilt, Debatte gibt es nicht. Und damit glauben sie, dass der Sargdeckel zu ist. Dem ist aber nicht so. Das Gesetz lautet ja Leugnen des Völkermordes. Leugnen heißt aber absichtlich die Unwahrheit sagen. Das heißt, damit man in einem Rechtsstaat als Leugner verurteilt werden kann, muss das Gericht nachweisen, nicht der Beschuldigte muss seine Unschuld, das Gericht muss nachweisen, A, er weiß, dass es die Gaskammer gegeben hat, B, er sagt in Kenntnis, dass es sie nicht gegeben hat. So, das ist sonnenklar. Was machen die Richter und was machen die Rechtswissenschaftler leider? Bücher, nicht nur neuristische Bücher. Was machen die da? Die erfinden nur für die Gaskammern einen Leugner, der die Wahrheit sagt. Also muss ich das vorstellen. Sie lassen daher nicht den Wahrheitsbeweis, oder sagen wir den Entlastungsbeweis, dem Zündel zum Beispiel, könnte man sagen, der hat ja Tonnen von Gründen, von sachlichen Gründen, warum er da festesten Überzeugung ist, dass es niemals in einem deutschen KZ eine Gaskammer gegeben hat. Völlig ausgeschlossen. Er hat 100 Möglichkeiten. Sie lassen den Beweis des guten Daumens, könnte man hier sagen, also den subjektiven Beweis einfach nicht zu. Obwohl das ja mit dem Datenstandsmerkmal Leugnen untrennbar verbunden ist. Aber nur die subjektive Tatseite, die beim Leugner unbedingt vom Gericht bewiesen werden müsste, das wird ihm weggeschwemmt. Mit Lügen niedriger Gemeinheit. Also in jedem Verfahren, wo wegen Verletzung von 130 Absatz 3 angeklagt ist, müsste ein Auschwitz-Prozess stattfinden. Jedem ist sofort klar, dass das nicht geht. Es ist völlig unmöglich. Und dann hat man sich damit beholfen, dass der Bundesgerichtshof irgendwann mal gesagt hat, das braucht nicht mehr bewiesen zu werden, weil es offenkundig ist. Es war lange Zeit in der Rechtswissenschaft umstritten, ob zeitgeschichtliche Ereignisse überhaupt offenkundig sein können, weil dann der Streit, wie es zu sehen ist, wie es zu interpretieren ist, nie endet. Vielleicht nach 150 Jahren wird man in der Lage sein, etwa halbwegs genau einzuschätzen, was in der Zeit von 33 bis 45 wirklich war und was das für eine Bedeutung hatte im Menschheitsprozess. Und da haben wir dann Juristen gesagt, weil sie das Ergebnis haben wollten, doch, wir können auch zeitgeschichtliche Ereignisse als offenkundige Tatsachen ansehen. Und dann ist die Frage natürlich, wann? Eine Offenkundigkeit fällt ja nicht vom Himmel, sondern sie entsteht als ein Prozess. Darüber haben sich dann auch Gedanken gemacht und haben sie gesagt, ja, wenn das, worum es geht, dieses geschichtliche Geschehen, Gegenstand einer hinreichenden Erforschung war und sich im Verlaufe dieser Erforschung dieses Geschehens sich eine Meinung herausgebildet hat, gegen die vernünftig denkende Menschen keine Einwendungen mehr vorbringen können und wollen, weil sie schlechthin so klar bewiesen ist, dass man sich schon als geisteskrank oder als verbohrt darstellt, wenn man Widerspruch und Einspruch erhebt. Eine Zwischenerläuterung. Warum ist diese Frage von zentraler Bedeutung? Die Strafbestimmung des § 130 Absatz 3 besagt, dass der zu bestrafen ist, der ein unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenes Verbrechen des Völkermords und bestreitet, leugnet, verharmlost oder billigt. Dieser Paragraph 130 ist eine sogenannte abhängige Strafbestimmung. Es hat eine sogenannte Bezugstat als Anknüpfungspunkt. Wer zum Beispiel angeklagt wird, nicht den Mord begangen zu haben, sondern zum Mord angestiftet zu haben, kann nur dann verurteilt werden wegen Anstiftung zum Mord, wenn der Mord als geschehen festgestellt wird mit den Mitteln des Strafprozesses. Und so kann auch jemand nur dann wegen Bestreitens oder Billigens oder Verharmlosens des Holocaust, in Anführungsstrichen, bestraft werden, wenn der Holocaust als Vortat, als Bezugstat mit den Mitteln, die der Strafprozessordnung zur Verfügung stellt, als geschehen festgestellt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, was bei Gericht passiert. Und deswegen möchte ich erstmal so eine Einführung geben als einer, der nicht so direkt betroffen war. Die Kollegin Stolz war ja heute mehr im Fokus des Geschehens. Aber Sie haben ja Großes geleistet. Ja. Sicherlich, also meiner Tagen, also aus der Fassung zu bringen, das gelingt mir natürlich auch immer noch. Wir hoffen ja, dass die Kollegin drin bleibt, aber ich hoffe dann, dass ich also an ihre Stelle treten kann. In diesem Punkt jedenfalls. Wird aber sehr möglich sein. Das stimmt. Sie ist ruhiger als ich, das muss man sagen. Sie ist ruhiger als ich. Ich Herr werde das schon mal. Warum sind Sie so aufgeregt? Schreien Sie nicht, Herr Meinertzagen. Schreien Sie nicht so, ja. Also der Punkt ist, ich will das mal ein bisschen nachzeichnen, wie sich die Entwicklung bei den Gerichten ergeben hat. Ursprünglich war es so, das ist das Röder-Urteil gewesen noch von vor ungefähr 20 Jahren, das erste Holocaust-Urteil, was so richtig mal ein bisschen Furore gemacht hat. Da ist man ausgegangen von der Offenkundigkeit des Holocaustes beim Landgericht und das ist aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof mit der Begründung, das geht nicht. Wenn der sagt, es gab keine Gaskammern, dann muss man darüber Beweis erheben. In der Hauptverhandlung hat der Bundesgerichtshof gesagt, man braucht natürlich da nicht hinzufahren nach Auschwitz oder nach Treblinka oder Majdanek. Es reicht, wenn man beispielsweise einen Sachverständigen holt vom Institut für Zeitgeschichte. Wir alle kennen das Institut für Zeitgeschichte, wir wissen auch, was dabei rauskommt. Aber wenn jetzt grundsätzlich diese Rechtsprechung, wir haben zurückverwiesen, die haben dann einen vom Institut für Zeitgeschichte geholt, wenn diese Rechtsprechung natürlich weitergeblieben wäre, hätte man die Möglichkeiten gehabt, diese Institutssachverständigen in die Zange zu nehmen. Sprich, auch im Institut für Zeitgeschichte gibt es ja einen Streit zwischenzeitlich. Ist der Holocaust von Hitler angeordnet oder hat er sich so entwickelt? So, da hat Himmler ein bisschen was dran gedreht und Heydrich hat ein bisschen was gedreht und die Einsatzgruppen und irgendwelche Geschichten vor Ort oder sowas. Ist man da so quasi reingeschlittert und der Führer wusste das gar nicht. Das heißt also, diese beiden Thesen gibt es immerhin, auch beim Institut für Zeitgeschichte, auch dort vertreten. Und das bedeutet, dass das natürlich für uns ein herrliches Angriffsgebiet gegeben hätte. Wir hätten dann sagen können, ja, welche Meinung der offiziösen Haltung haben Sie denn? Die vom Brotzart oder die Gegenmeinung? Dann ging es etwas weiter und zwar mit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen. Da ging das also um irgendeine gemalte Sache, so ein Schriftzug an dem Haus von dem Kurt Müller, der hatte da immer so eine schöne Tafel, so eine Schultafel an seinem Zaun dran und da standen immer schöne Dinge drauf. Und niemand wusste, wer die geschrieben hat und dann gab es immer wieder Verfügung gegen ihn als Grundstückseigentümer, er müsse das dann wegwischen und wenn er das nicht wegmacht, kam die Stadt mit einer Reinigungskolonne, hat das also weggemacht. Und dann hat man ihn irgendwann mal rangekriegt wegen einer Aufschrift, wo dann also auch der Holocaust geleugnet wurde. Und zwar haben sie dann also ein Zivilverfahren gegen ihn geführt. Und das ist dann bis zum BGH gegangen, weil es also gleich beim Landgericht anfing, um diese Frage, ob auf seiner Tafel also irgendetwas stehen dürfe, an seiner Grundstücksgrenze. Und da hat dann der BGH in Zivilsachen entschieden, das ist eine strafbare Tat, wenn man also den Holocaust leugnet. Und das ist auch offenkundig, dazu braucht überhaupt kein Beweis gemacht zu werden. Das heißt also, ein Zivilgericht hat sich letztendlich in eine Entscheidung eingemischt, die eigentlich ein Strafgericht machen müsste. Später war es dann so, dass die Strafgerichte das dann einfach übernommen haben. Die haben dann also sich nicht mehr auf die alte Entscheidung gestützt, sondern haben jetzt gesagt, aha, da hat der Bundesgerichtshof, wenn auch in Zivilsachen, hat jetzt was Neues gesagt und jetzt machen wir das also auch und jetzt ist Offenkundigkeit. Und dann ist man dagegen angegangen und dann hat erst der Bundesgerichtshof in Strafsachen auch gesagt, es ist nicht strafbar. Und dann ging es also weiter und dann hat man also gesagt, auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, da braucht kein Beweis erhoben zu werden. Und dann ging es also in der Sache, sagen wir mal, Bergabfahrt des Rechtsstaates ging es dann weiter. Die nächste Sache war, dass der Kollege Bock, der ja auch hier im Verfahren ist, angeklagt wurde, weil er einen Beweisantrag in einem Holocaust-Verfahren gestellt hat. Und da wollte er Kohl und Rita Süssmuth und ein paar andere zum Beweis dafür haben, dass der Holocaust eben als Druckmittel eingesetzt wird, obwohl es ihn gar nicht gegeben hat, um eben von den Deutschen Wiedergutmachungsleistungen zu erpressen. Und da ist er verurteilt worden, ist ein Strafverfahren gegen Bock gemacht worden. Und da hat dann der Bundesgerichtshof gesagt, und zwar der erste Senat in Strafsachen, diese Verurteilung von Bock ist rechtmäßig, und zwar deswegen, weil Bock diesen Beweisantrag nur zu politischen Zwecken gestellt hat. Warum? Er konnte nicht davon ausgehen, dass Kohl und Rita Süssmuth das behaupten würden. Das heißt also jetzt sagen würden, der Holocaust stimmt nicht und das ist also letztlich den Juden benutzt worden. Zunächst leuchtete mir das ein, wenn ich jetzt aber die iranische Nachrichtenagentur sehe, dann ist es so, dass also der Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler Kohl, gerade bei einem Bankett von iranischen Kaufleuten erklärt hat, er sei ganz froh über das, was der iranische Präsident hier sage. Der traue sich endlich mal, das gegen den Holocaust zu sagen, was sonst keiner zu sich zu sagen traut. Das sagt also er vom Herzen. Also, das sagt er von Herzen sogar. Mit anderen Worten, wenn man Kohl vernommen hätte damals in dem Prozess, in dem Verfahren, wo Bock verteidigt hat, hätte der vielleicht sogar das gesagt. Oder gelogen. Oder gelogen oder sich auf sein Ehrenwort berufen und gesagt, er darf nichts sagen. Aber jedenfalls, dieses Verfahren gegen Bock, da konnte man auch sagen, das war also tatsächlich ein ziemlicher politischer Einschlag in diese ganze Geschichte. Das war sicherlich sehr agitatorisch und mit der Begründung konnte man hier vielleicht sagen, Bock durfte verurteilt werden. Dann habe ich einen Beweisantrag gestellt in einem Verfahren, wo es ebenfalls um Leugnung des Holocaustes ging. 26 Seiten, Luftbildfotos von Auschwitz. Ich wollte ein Sachverständigengutachten dazu, dass eben in diesen angeblichen Gaskammern es keine Vergasung gegeben habe. Habe das dann noch unterfüttert mit allerlei Materialien über, wie war es im Konzentrationslager. Die hatten ja beispielsweise eine Musikkapelle und die hatten ein Krankenrevier und die hatten dies und jenes. Bordell. Also Bordell hatten sie für Arbeiter, die da also da waren. Es gab eine Anweisung von Hitler, dass der Krankenstand nicht so hoch sein dürfe. Die müssten also schneller wieder arbeitsfähig werden. Genau. Und all diese ganzen Dinge, das war alles beigepackt, 26 Seiten, ruhig verlesen. Und dann natürlich, Juden haben sich aufgeregt, Beweisantrag ist nicht nachgegangen worden, Staatsanwaltschaft hat mich dann also angeklagt. Und ich bin in erster Instanz freigesprochen worden mit der Begründung des ersten Strafsenates. Dieser Beweisantrag war offensichtlich nicht zu agitatorischen Zwecken gestellt, zu politischen Zwecken gestellt, sondern er war gestellt worden zu Verteidigungszwecken. Das Gericht hat wortwörtlich abgeschrieben, unter Zitaten auch, aus dieser Entscheidung, die der BGH gemacht hat, der Bundesgerichtshof, zum Bock. Weil da nämlich der BGH gesagt hatte, ansonsten, wenn das nicht zu rein agitatorischen Zwecken ist und so völlig sachfremd ist, kann man auch zum Holocaust und zur Frage der Wahrheit des Holocaustes Beweisanträge als Verteidiger stellen. Genau darauf hat sich dieses Urteil berufen, wo ich freigesprochen wurde. Das ging dann wieder zum Bundesgerichtshof, aber jetzt zu einem anderen Senat, zum fünften Senat. Denn das eine war Mannheim, wir sind hier in Mannheim, da hat Bock sein Verfahren gehabt. Das ging zum ersten Senat. Alle Urteile, die in Hamburg angefochten werden, gehen zum fünften Senat. Und der fünfte Senat hat jetzt gesagt, in solchen Fällen darf man nie Beweisanträge stellen. Das heißt, es ist für einen Verteidiger absolut unzulässig, Beweisanträge zu stellen. Das ist immer verteidigungsfremd. Man darf es nicht machen. Und mit der Begründung haben die meinen Freispruch aufgehoben und deswegen bin ich verurteilt worden. Und das war jetzt wiederum etwas, was dieser Senat gar nicht tun durfte. Denn er wollte von einer Entscheidung eines anderen Senates abweichen. Und dann hätte er dem großen Senat vorlegen müssen. Das heißt, wenn zwei Senate des Bundesgerichtshofes unterschiedliche Meinungen haben, dann ist es so, dass der zweite Senat dann nicht einfach abweichen kann, was völlig anderes macht, weil es ja das höchste Gericht ist, sondern es ist dann so, dass er vorlegen muss. Das heißt, es muss ein großer Senat dann über diese Streitfrage entscheiden und dann wäre das endgültig entschieden worden. Und das hat dieser BGH nicht gemacht und deswegen bin ich jetzt beim Bundesverfassungsgericht mit meiner Verurteilung. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon andere Verfassungsbeschwerden von mir zurückgewiesen, aber dieses offensichtlich angenommen worden und in der Prüfung drin, weil die eben dort ein sehr großes Problem haben mit meiner Verurteilung. Und der Gipfel der ganzen Geschichte ist jetzt erreicht, wo man also Verteidiger sogar aus dem Verfahren ausschließen will, was also nach allgemeiner Meinung überhaupt nicht geht. Wer die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen hat, da stand also ein Artikel drin, man kann also leider einen Verteidiger nicht ausschließen. Aber das wollen Sie jetzt genau mit der Kollegin Stolz eben machen in diesem Verfahren. Das heißt rauswerfen, nachdem sie vorher ja schon sehr behindert worden ist, indem ihr gesagt wurde, sie darf nur schriftlich Anträge stellen, rauswerfen aus diesem gesamten Verfahren. Also es hat sich, wenn man das so sieht, es hat sich also die Rechtsprechung in den letzten 20 Jahren immer mehr verschärft. Dazu kommt auch, dass also der Vorsitzende, nicht das Gericht als Ganze, sondern nur der Vorsitzende, hat uns als Verteidiger bedroht und hat uns gesagt, wenn wir Beweisanträge stellen, wird er Strafanzeigen gegen uns machen und werden Strafverfahren gegen uns als Verteidiger durchgeführt. Das ist eine Sache, die es also wirklich überhaupt noch nicht gegeben hat. Ich bin 30 Jahre Anwalt, aber dass ein Vorsitzender mich vor der Verhandlung bedroht, wenn ich Beweisanträge stelle, werde ich bestraft. Das ist wirklich unglaublich. Ich werde natürlich trotzdem Beweisanträge stellen. Und das Erstaunliche ist, während also jetzt die Rechtsprechung in den letzten 20 Jahren immer schärfer wurde, immer mehr die Rechte des Angeklagten eingeschränkt wurde, ist es bei den Historikern genau umgekehrt gewesen. Vor 20 Jahren glaubten die etablierten Historiker an den Holocaust. Inzwischen sind sehr viele sehr zweifelhaft geworden. Die 6-Millionen-Zahl ist gefallen. Da kann ernsthaft keiner mehr sagen, dass es 6 Millionen gewesen seien. Die Frage der Gaskammern ist selbst von Juden als zweifelhaft bezeichnet worden. Ach, das heißt, während die Historiker zunehmend unsicher werden, ob es den Holocaust gegeben hat und wenn ja, ob es 6 Millionen waren oder nicht, ist es so, dass die Juristen immer schärfer den Deckel also zugemacht haben, damit um Himmels Willen alle an den Holocaust weiter glauben. Bisher war das so, dass die Verteidiger, die in dieser Richtung verteidigen wollten, sind ganz, ganz wenige. Weil das führt zu Strafverfolgung und Ruin der Praxis. Die in diesem Sinne verteidigen wollten, die sind ertrunken in einem Meer revisionistischer Befunde, Schriften, Darstellungen. Das war nicht zusammengefasst. Und da es eben eine Meinung ist und nicht eine Tatsache, kann man also 1000 Einzelerscheinungen in Frage stellen und dann sagen die, aber dann bleibt immer noch genug übrig und die Meinung ist deshalb nach wie vor begründet. Und es bedurfte der Tat von Germer Rudolph, der also einer der ersten war, der naturwissenschaftliche Beweise, Sachbeweise gebracht hat, dass das gar nicht stimmen kann, der die gesamte revisionistische Geschichtsforschung und alles, was gegen sie versucht wurde vorzubringen, in einem Buch jetzt dargestellt mit 1700 Belegstellen. Ein wissenschaftlicher Apparat, eindrucksvoll, wie man sich das überhaupt wünschen kann. Und Sie wissen, aufgrund der Lektüre, wenn Sie es gelesen haben, wenn Sie es nicht gelesen haben, ist es eh schlimm. Sie wissen, dass Germer Rudolph sich in jahrelanger Arbeit die Mühe gemacht hat, alle in Betracht kommenden Tatsachenkomplexe, auf die man die Meinung gründen könnte, dass die Judenvernichtung so und nicht anders und überhaupt stattgefunden hat, die hat er sich hervorgenommen und hat alle Forschungsergebnisse, die diese Vorstellung bis in die Wurzel zerstören, zusammengestellt. Da bleibt kein Stein auf dem anderen von dem, was die Zeitgeschichtsschreibung uns als die einmalige deutsche Schuld immer wieder unter die Haut reibt. Er stellt dar, wie eigentlich von Anfang an Wissenschaftler und Zeitzeugen gegen die offizielle Darstellung Einspruch erhoben haben und deshalb verfolgt worden sind, dass ihre Bücher verbrannt worden sind, dass sie selbst mit der Gefängnisstrafe bedacht worden sind, bis hin zum Mord. In Frankreich hat es Morde gegeben. Robert Faurisson ist praktisch vor seinem Haus von einer Bande von Juden, die sich dann auch dazu bekannt haben, wüst zusammengetreten worden, lebensgefährlich verletzt, mehrere Kieferbrüche, war völlig brei, der lag am Boden und sie haben mit den Füßen in das Gesicht getreten. Er hat überlebt und er ist nach wie vor an vorderster Front, um diese Gaskammerlüge zu zerschlagen. Auf Ernst Zündel sind Mordanschläge verübt worden, sein Haus ist angesteckt worden. Man hat ihm Sprengstoffpaket geschickt. Und wer sich als sogenannter Revisionist zu erkennen gab, ist gnadenlos vernichtet worden, gesellschaftlich bis hin zu seiner Inhaftierung. Wie kann man dann von Offenkundigkeit sprechen, wenn der Widerspruch verfolgt wurde? Das wird auch dargestellt. Und es sind, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, nach der Kreierung der Offenkundigkeit jetzt Archive geöffnet worden, nämlich in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, wo Tonnen von Dokumenten bezüglich des Auschwitz-Komplexes liegen. Und je mehr die erschlossen werden, desto größer werden die Zweifel. Hinzu kommt, dass im Mai des vergangenen Jahres in der führenden juristischen Fachzeitschrift, in der neuen juristischen Wochenschrift, ein in den Ruhestand gegangener Vorsitzender Richter des Landgerichts in Hamburg einen Artikel zu 130 geschrieben hat, der beginnt mit der schnottrigen Feststellung, dass 130 Absatz 3, also dieser Holocaust-Maulkorb, mit dem Grundgesetz, insbesondere mit der Meinungsäußerungsfreiheit, Artikel 5, nicht vereinbar ist. Das ist ein deutscher Sonderweg und der Gesetzgeber muss hier den Rückweg antreten. Das liest also jetzt jeder Richter, der mit einem solchen Holocaust-Fall und mit dem Buch von Germa Rudolph befasst ist. Das geht in der Justiz, auch wenn man also die ganze Umerziehungsgeschichten in Rechnung stellt, nicht lange gut. Deswegen fliehen die aus der Offenkundigkeit, weil das ist wirklich nicht mehr zu machen. Da machen auch die Richter nicht mit. Also die Offenkundigkeit ist futsch. Und sie hat eigentlich nie bestanden. Es gibt so viele Hinweise, so viele Zweifel. Wir haben ja das alles sozusagen in der Aktentasche drin und im Computer drin, die vielen Hinweise, die es darauf gibt, dass die Offenkundigkeit nicht vorliegt. Was wirklich war, wird sich herausstellen. Ja. Aber es ist jedenfalls nicht offenkundig. Das ist der Punkt. Das jetzt für auch juristische Laien etwas nachvollziehbarer zu gestalten, will ich mal versuchen, in 3, 4 Komplexen darzustellen, was die Kammer jetzt schon weiß von der Verteidigungsstrategie der hier anwesenden Verteidiger für Ernst Zündel. Und die Argumentation beginnt mit einem Block, mit der Überschrift, die Rechtslage des Deutschen Reiches. Das Bundesverfassungsgericht, ich lasse diesen Ausdruck mal so stehen, das Bundesverfassungsgericht vertritt in ständiger Rechtsprechung den Standpunkt, dass das Deutsche Reich 1945 in der militärischen Niederlage nicht untergegangen ist, sondern als Subjekt des Völkerrechts und des Staatsrechts fortbesteht, lediglich handlungsunfähig ist, weil es keine Regierung hat. Wenn also das Deutsche Reich besteht als Rechtssubjekt, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis steht dann die Bundesrepublik Deutschland zum Deutschen Reich? Ist die Bundesrepublik Deutschland identisch mit dem Deutschen Reich und trägt jetzt nur einen anderen Namen? Oder sind Bundesrepublik Deutschland und Deutsches Reich zweierlei Dinge? Und da sind es nun nicht nur Fantasien von wohlmeinenden, deutsch fühlenden Juristen, hier insbesondere Rechtsanwälten, die bestimmte Thesen aufstellen, sondern die Grundlage der Argumentation der Verteidigung ist eine grundsätzliche Rede eines der maßgeblichen sogenannten Väter des Grundgesetzes, des Völker- und Staatsrechtslehrers Professor Carlo Schmidt, vor dem Parlamentarischen Rat in Bonn, der ja das Grundgesetz praktisch aus der Taufe gehoben hat. Und was hat nun Carlo Schmidt gesagt? Er hat gesagt, wir sind nicht frei, eine Verfassung für das deutsche Volk zu schöpfen. Wir haben den Anordnungen der Siegermächte zu gehorchen. Da aber nach bestehender Völker- und Staatsrechtslehre eine Verfassung eines Volkes nur von einem freien, durch einen freien Entschluss eben dieses Volkes entstehen kann, wir aber diese Freiheit nicht haben, machen wir mit dem Grundgesetz keine Verfassung. Also fragt er, was machen wir denn dann eigentlich? Und ergibt sich die Antwort in einem langen Vortrag, den ich hier nur auszugsweise in seinen Kernsätzen in Erinnerung rufen will. Er sagt, dann, wenn wir keine Verfassung machen, müssen wir uns Rechenschaft ablegen, warum wir hier sind, was unsere Möglichkeiten sind, unsere Ermächtigung. Und er sagt, wir sind von den Besatzungsmächten beauftragt, das, was nach der militärischen Niederlage in Mitteleuropa übrig geblieben war, zu organisieren und nicht zu konstituieren. Da macht diesen großen Unterschied. Konstitution ist die Schaffung einer Verfassung. Was ist eine Verfassung? Das ist die Form, die sich ein Volk selbst gibt, um in dieser Form einen Willen, nämlich den eigenen Willen, zu bilden und dann auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Das können wir nicht. Da sagt er, wir haben also nur den Auftrag, eine Organisation zu schaffen, die auch einem fremden Willen zur Verfügung stehen kann. Und dann nichts anderes ist, und das ist jetzt der entscheidende Ausdruck, als die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft. Das ist die Bundesrepublik. Und er sagt, die Bundesrepublik ist kein Staat. Der sagt, eine solche von einer Siegermacht unter Verletzung der Haager Landkriegsordnung, dem besiegten, aufgezwungene Regierung, ist nicht einmal die de facto Regierung des besiegten Volkes, sondern ausschließlich der Arm der Siegermacht. Das ist die Bundesrepublik, das ist die totale Entziehung der Legitimität der Bundesrepublik. Dass das, was die Siegermächte mit der Errichtung der Bundesrepublik, mit der Inkraftsetzung dieses Grundgesetzes tun, ein Völkerrechtsdelikt ist. Es verstößt gegen Artikel 43 der Haager Landkriegsordnung. Dieser Artikel besagt, dass eine Siegermacht in die inneren Verhältnisse, in die politischen Strukturen des besiegten Landes nicht eingreifen darf, es sei denn, ein Eingriff ist erforderlich, a, um die Sicherheit der Besatzungsstreitkräfte zu gewährleisten oder um die Kriegsziele zu erreichen, wobei er auch klarstellt, dass die Annexion oder die Zerschlagung eines Völkerrechtssubjekts kein nach der Haager Landkriegsordnung zulässiges Kriegsziel sein kann. Wir müssen Carlo Schmitt sehr dankbar sein. Er hatte offensichtlich das Bestreben, nicht den geringsten Zweifel zu lassen. Er fasst sich bei diesem Vortrag in dem Satz dann zusammen, dass alles, was die Siegermächte in dieser Richtung getan haben, rechtlich völlig unbeachtlich ist, null und nichtig, sondern eben nur eine rein tatsächliche Bedeutung hat, weil eben die Bajonette der Siegermächte das Ganze gestützt haben. Wir mit diesem Zündeprozess sagen, alles, was der Bundestag als politisches Strafrecht beschlossen hat, ist nichts anderes als Äußerung der Fremdherrschaft, nicht deutsches Recht. Und unabhängig von dieser vielleicht als formal empfundenen Argumentation ist Paragraph 130 Absatz 3, der ja die Leugnung des Holocaust unter Strafe stellt, auch vom Rechtsbegriff her kein Recht. Was ist Recht? Und diese Frage wird eben auch aufgeworfen in diesem Schriftsatz vom 18.10. Recht ist der allgemeine Wille eines Gemeinwesens, eines Volkes. Man sagt ja auch, der Gesetzgeber will. Ja, wer ist der Gesetzgeber? Das Volk. Der allgemeine Wille eines Volkes geht nicht darauf, ein behauptetes Verbrechen dieses Volkes sich ständig zu verinnerlichen, sondern der Wille eines Volkes geht auf Erhaltung, auch auf geistige Gesunderhaltung und Entfaltung seiner Lebenskräfte und Gestaltungswünsche. Wie könnte man annehmen, das deutsche Volk habe nichts anderes im Sinn, als ständig bußfertig zu beklagen, dass es 6 Millionen Juden umgebracht hat? Das kann also nicht Recht sein. Es wird aber als Gesetz ausgegeben. Und deswegen ist es so wichtig, an Carlo Schmitt zu erinnern, der sagt, das ist kein Recht, das ist kein Gesetz. Was ist es dann? Es ist die Anordnung der Fremdmacht. Ich muss nur noch einen abschließenden Satz zu dieser Kabelsprache sagen. Dann sind auch die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland nicht deutsche Gerichte, sondern sie sind auch Organe der Fremdherrschaft. Und das sagen wir Ihnen auch. Und jetzt, was folgt daraus? Wir sagen, 130 ist kein Gesetz, es ist ein Besatzungsbefehl, er ist völkerrechtswidrig, er ist überhaupt gegen die Rechtsidee. Und jetzt kommen die auf den Holocaust bezogenen Komplexe. Vor diesem Hintergrund der Delegitimation der Bundesrepublik fragen wir, was heißt im Hinblick auf zeitgeschichtliche Ereignisse Offenkundigkeit? Die Atmosphäre im Gerichtssaal wurde zunehmend angespannt. Die Zuhörer begannen, die Ausrichtung und das Ziel der Verteidigung zu verstehen. Zum Grauen des Vorsitzenden stimmte die Öffentlichkeit plötzlich ein ehrwürdiges Lied an. Deutschland, Deutschland über alles. Wutentbrannt verteilte der Vorsitzende Meinerzhagen daraufhin Geldstrafen gegen die Sänger, wohl in der irrigen Annahme, die erste Strophe des Deutschlandliedes sei verboten. Der beugt natürlich das Recht. Also der erste Punkt ist mit diesen 200 Euro, das hat er ja damit begründet, dass die erste Strophe verboten sei. So, das war der Punkt. Die ist nicht verboten. Dann hat er das nachher korrigiert. Dann hat er nachher korrigiert, die ganze Geschichte, dass es also einfach eine Störung ist, ganz egal, was man singt. So mit anderen Worten, auch wenn man die Nationalhymne singt, ist es also eine Störung. So, das hat er also, er hat die Begründung ausgewechselt, ist aber bei der Strafe gelassen. Das zeigt schon mal, dass dieser Mann also wirklich überhaupt kein Rechtsgefühl hat. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, und das ist ja wirklich diese Schlimme, wenn man das den Leuten vorlegt, dass man mit gutem Gewissen keiner mehr von 6 Millionen reden kann. Es kann wirklich keiner, jeder, der mal mit seinen Kindern in der Grundschule da die Mengenlehre gemacht hat und dann diese Geschichten, da wird das mit Äpfeln und Birnen gemacht, der weiß es, wie es geht, und selbst wenn man es nicht mit den Kindern gemacht hat, man kann es nachvollziehen. Das kleine 1x1 hat auch Meinerzhagen irgendwann mal gelernt und er hat es nicht vergessen, er braucht es nämlich im täglichen Leben und die anderen Richter auch. Das bedeutet also, dass in dem Moment, wo jetzt 3 Millionen wegfallen, und die sind nun mal weggefallen, damals hat Galinski noch groß geschrien, die jüdische Gemeinde wird nie akzeptieren, dass die Opferzahl in Auschwitz von 4 Millionen runtergeht. Galinski ganz groß geschrieben, hinterher hat auch die Allgemeine Wochenzeitung der Juden geschrieben, also die 4-Millionen-Zahl könne nicht mehr festgehalten, sei 1 Million. Gut, auch das ist gefallen, aber nehmen wir mal nur 1 Million, es sind 3 Millionen weggefallen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt sage, 6 Millionen waren es nicht, kann ich nicht bestraft werden, weil eben die Erkenntnis seit 15 Jahren ist, das sind keine 6 Millionen. Jedes deutsche Bundesdeutsche Gericht verurteilt aber, wenn einer sich hinstellt und sagt, es waren keine 6 Millionen. Das heißt, sie wenden das kleine 1x1 nicht an. Und das eben zeigt, das ist wieder ein Beweis für die Fremdherrschaft, weil sie nämlich ihr eigenes Rechen, den eigenen Verstand nicht anwenden, das eigene Rechnen. Sie sind also wie die pavlovschen Tiere, die da einen Reflex haben. Es wird auf den Knopf gedrückt, es wird geklingelt und sie verurteilen. Egal, was da ist, egal, ob man ihnen Argumente vorlegt oder so. Das sieht man auch beim Richter. Die werden immer hektisch, wenn man mit Argumenten kommt. Dann blättert der Beisitzer, dann packt er da die Sachen hin und her und links und rechts und Meinerzhagen blättert da und so weiter. Sie wissen ja ganz genau, dass sie im Unrecht sind. Sie wissen es ja. Sie sind nur zu feige, das zu machen oder vielleicht auch politisch zu verbohrt, etwas Richtiges zu machen. Und das ist halt das Problem, vor dem wir stehen. Ich ärgere mich immer, ich kann es gar nicht beschreiben, wenn ich lese, dass Deutsche verurteilt worden sind wegen solcher läppischen Dinge. Da machen sie ein Poem in einer Zeitung und da schreiben sie drunter, Ole Kaust. Bums, kriegen sie eins mit, und zwar eine Freiheitsstrafe, wegen Verharmlosung des Holocaust. Das bringt nichts. Man muss die Fakten bringen, man muss die Juden entzaubern, man muss die Offenkundigkeit aufdröseln. Das bringt was und davor haben sie Angst. Grundlage ist, denen einen Machtblock entgegenzustellen. Europa muss zerstört werden, Europa kann nur zerstört werden, wenn das deutsche Volk, also das Trägervolk des Deutschen Reiches, zerstört wird. Das ist eine ganz einfache strategische Überlegung. Da sollten wir nicht jammern, das ist die Art eines Feindes. Wir müssen uns nur dieses Feindes bewusst werden und sagen, und wir sind besser. Wir werden dich schlagen mit rein geistigen Waffen. Die Lüge vernichtet sich selbst, die Wahrheit siegt. Und sie können nur mit der Lüge herrschen. Nicht dadurch, dass sie hinter jeden von uns einen mit der Pistole stellen. Das geht nicht. Sie müssen unsere Köpfe benutzen, um durch uns, in uns zu herrschen. Und Da können wir uns befreien. Dazu gehört ein bisschen Mut. Aber das fängt ja nur gut an. Zumindest bin ich der Meinung, dass man über die Holocaust-Frage frei diskutieren sollte und dürfte. Also es ist eigentlich ein Gebot der Meinungsfreiheit, dass man hier wirklich objektiv an die Sache herangeht, ohne dogmatische Zahlen und ähnliche Dinge als feststehende Größen in den Raum zu stellen. Ich kann nur bestätigen, dass, wie es ein Pressevertreter empfindet, es auch die Verteidigung so empfindet, dass offensichtlich bestimmte Dinge nicht aufs Tablett kommen dürfen. Und da stellt sich halt die Frage, warum eigentlich? Was kann denn passieren? Wem kann etwas passieren, wenn sich eventuell das Geschichtsbild ändert? Wem kann es schaden? Und das ist halt die Schwierigkeit der Demokratie, so wie wir sie heute haben. Das ist das Problem. Demokratie bedeutet Plutokratie. Sie bedeutet die Herrschaft einiger weniger reicher Leute, die ihren Willen den anderen aufzwängen. Schrecklich, wie Sie hier mit Fälschungen argumentieren. In den Protokollen der Weisen von Zion steht genau das drin und wir wissen, das ist eine Fälschung. Wir sollten als gründliche Menschen schon aufhorchen, wenn wir hören, dass es 13 Jahre gedauert hat, von 1945 bis 1958, bis auf einen Vormelder eines Strafgefangenen in Butzbach hin, Ermittlungen wegen des größten Verbrechens, des Zivilisationsbruchs, das man sich überhaupt vorstellen kann, eingeleitet worden sind. Das ist ein Umstand, darüber muss man mal nachdenken. Da sind also angeblich noch Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Überlebende aus den Lagern. Und die sind nicht auf den Gedanken gekommen, mal eine Strafanzeige zu machen, dass da Menschen in Gaskammern umgebracht worden sind. Nichts, null. In dieser Wochenschau vom Warschauer Prozess oder Krakauer Prozess war von Gas oder von massenhafter fabrikmäßiger Vernichtung überhaupt nicht die Rede. Das sind Dinge, die sollten wir in den Vordergrund stellen und dann die Richter fragen, was sie davon halten. Und dann weiß man auch, wieso und warum das so lange gedauert hat. Die letzten 60 Jahre hindurch wurde wiederholt behauptet, dass das, was in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern im Dritten Reich vorfiel, ausreichend im berüchtigten Nürnberger Prozess dokumentiert wurde. In den folgenden Nachbesprechungen wird argumentiert, dass der Gedanke von völkermordenden Vergasungen seinen Ursprung nicht in Nürnberg hat, obwohl dieser Begriff zwecks späterer politischer Verwendung in die Protokolle eingeführt wurde. Sie werden erwähnt. Und das ist die tatbestandliche Voraussetzung. Ich sage gleich wie. Aber Sie sind nicht Gegenstand der Anklage gewesen. Und in dem Buch von Meiser steht ein Dialog zu dieser Frage. Sie haben also gesagt, Bombenangriffe werden wir nicht mit einbeziehen in die Anklage. Das ist zu gefährlich wegen der Flächenbombardements der Alliierten. Und da sagt dann der Russe, Nikitschenko, ja, also wenn schon nicht die Bombenangriffe, dann doch wenigstens die Judenvernichtung. Und da zuckt Jackson und der britische Vertreter zusammen, um Gottes Willen, da treibt uns die Verteidigung in die Enge. Und wir sind jetzt dabei, dieses Zitat festzumachen, sodass es also nicht irgendwie uns dann weggeschlagen werden kann. Das würde in etwa dem entsprechen, dass das nicht offiziell behandelt worden ist, aber Sie haben es ins Urteil reingeschrieben und aus einem guten Grund. Wie gesagt, die Erfinder dieses Tribunals sind die Juden, die sind sehr weit vorausschauend und auch nicht dumm. Das ist wirklich derart offen da ausgesprochen und wir wissen es durch die Arbeiten von Arthur Butz, dass diese Holocaust-Geschichte ihren Ausgang nimmt in einer Widerstandsgruppe von Polen und Kommunisten, vielleicht waren Polen und polnische Kommunisten da, im Lager Auschwitz, die haben Gräuelpropagandaberichte aus dem Lager herausgegeben. Unter anderem waren es zwei, dieser Verba, der inzwischen zugegeben hat, das ist keine eigene Wahrnehmung, sondern es ist praktisch ein Roman über Auschwitz, den er geschrieben hat, im Zündelprozess in Kanada, und es ist ein anderer, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Die haben diesen Bericht dann über den Vatikan und über Stephen Weiss in die Diskussion gebracht, reine Gräuelpropaganda, und die Gräuelpropaganda aus dem Lager heraus gemacht haben, haben mit späteren Lebenserinnerungen sich gebrüstet. Und diese Propaganda wird dann von Morgenthau, muss man wissen, das amerikanische Außenministerium bekommt auch diesen Bericht von Verba und dem anderen, und die lachen nur darüber. Ich sage, Schwindel. Morgenthau, der den Morgenthau-Plan gemacht hat, der übrigens auch ganz dicht am Präsidenten war. Das war nicht irgendein Jude, sondern das war ein ganz enger Präsidentenberater bis zum letzten Tag. Und da hat es dazu gebracht, dass Roosevelt diesen Plan akzeptiert hatte. Er ist Gott sei Dank gestorben. Das nur am Rande. Über Verba und diesen anderen, die angeblich fliehen konnten aus Auschwitz, kommt dieser Bericht über den Vatikan, also dieser Schwindel, kommt zu Stephen Weiss, von Stephen Weiss zu Morgenthau und zum amerikanischen Außenministerium. Das amerikanische Außenministerium lacht nur und sagt, ihr seid verrückt. Und Morgenthau sagt, na, das übernehme ich. Da war nur Finanzminister, hatte damit gar nichts zu tun. Das ist der Ausgangspunkt. Das kommt hier zur Sprache. Und dann kommen die ganzen Materialien, die Germar Rudolf zusammengefasst hat. Diese vielfältigen Forschungsarbeiten bis in die jüngste Zeit. Die Erfinder des Tribunals sind zwei litauische Juden, Robinson, Brüder. Die waren die Führer des Weltkongresses. Wir haben es dann als Weltkongress durchgesetzt. Nachum Gottmann war ja selbst dann der Präsident. Und dann schildert er auch, wie sie das gemacht haben. Nicht? Über die jüdischen Berater von Präsident Roosevelt, die von dem Kaiser von Amerika, Felix Frankfurter, dem Roosevelt ins Nest gesetzt worden sind. Das waren seine Leute. Da haben die sich getroffen. Und da ging es darum, das ist eben auch, was jetzt im Prozess zur Sprache kommen wird, wir kennen die Namen der Erfinder der ganzen Holocaust-Geschichte. Das ist der Rabbi Stephen Weiss, das ist der Morgenthau, das ist der Rosamond, das war der Chefberater von Roosevelt, und Nachum Goldmann. Und die saßen zusammen, Stephen Weiss, Nachum Goldmann und Rosamond. Und da kommt der Präsident, der besucht seinen Berater. Seine Hofjuden. Seine Hofjuden, wie Nachum Goldmann sagt. Und da kommt er rein und sagt, was ist das denn hier? Stephen Weiss, Nachum Goldmann und Rosamond beraten, was sie dem Präsidenten vorschreiben wollen. Morgen vorschreiben, Montag. Nicht? Was würden die Nazis geben für dieses Foto? Für ein Foto von dieser Situation? Und die haben dann sich also versucht, noch das Jackett anzuziehen. Und dann sagt er auch, nee, bleiben Sie ruhig so. Die haben dann gesagt, worum es geht. Und dann sagt er, na gut, ich gehe jetzt. Und Rosamond wird mir Montag sagen, was ich zu machen habe. Das schuldet er so. Und dann noch andere Szenen, wie sie Einfluss nehmen. Und dann, welche Lust Nachum Goldmann empfindet, wenn er einen Präsidenten auf seine Seite zieht. Es wurde ja 1990 mit dem 2+4-Vertrag die Souveränität, die volle Souveränität der Bundesrepublik verkündet, in ganz feierlicher Form. Artikel 7, Absatz 2. Und das ist unterschrieben worden am 12. September. Und am 25. und 28. September machten die beteiligten Vertragsstaaten, in Anführungsstrichen, waren keine Vertragsstaaten, die BRD ist kein Vertragsstaat, eine Vereinbarung, in der Paragraph Artikel 7 Absatz 1 des Überleitungsvertrages als fortgeltendes Recht bestätigt wird. Und was steht da drin? In Artikel 7 Absatz 1 Überleitungsvertrag, dass alle Urteile, Strafurteile der drei Mächte, die in der Vergangenheit gefällt wurden und in der Zukunft noch gefällt werden, das muss man sich wirklich klar machen, in Zukunft noch gefällt werden, von deutschen Gerichten, von deutschen Gerichten und deutschen Behörden, als in jeder Hinsicht zweimal rechtskräftig und rechtswirksam behandelt werden. Wenn es nur hießen hätte, rechtskräftig, dann hätte man den deutschen Begriff von Rechtskraft zugrunde legen können. Und der besagt, dass nur die Urteilsformel, aber nicht die Urteilsgründe in Rechtskraft erwachsen. Die Gründe kann man angreifen. Und wenn Sie aber jetzt sagen, rechtskräftig und rechtswirksam, muss das was zu bedeuten haben. Das ist keine Verdopplung, sondern es ist mit Überlegung ein anderer Begriff. Und der ist dann eben dahin auszulegen, dass auch die Begründung, die Feststellungen tatsächlicher Art in den Urteilen als unangreifbar von den Gerichten zugrunde zu legen sind. Das ist der Punkt, an dem wir sind. Und dazu ist dann heute Silvia Stolz nicht mehr gekommen. Das war alles vorbereitet. Das ist das Geheimnis der tatbestandlichen Voraussetzung. Die behandeln den Holocaust als von den alliierten Siegermächten dekretierte Tatsachenfeststellung, ohne selbst eine Überzeugung in dieser Frage sich zuzutrauen. Das dürfen sie nicht. Das ist ihnen verboten. Aber sie sagen es nicht. Aber wir sagen es, und das ist der Punkt, wo dann völlig klar ist, was hier abläuft. Das ist nur die Fortsetzung der Kriegsführung. Das hat der Jackson ja auch gesagt. Potsdam, das Tribunal Nürnberg, war die Fortführung der Kriegsanstrengung der Siegermächte. Das ist derartig fetzend. Das reißt einen vom Stuhl, was die mit uns gemacht haben. Und dass sie es ganz kalt unter sich ausgesprochen haben. Nicht? Das war wirklich ein Mordkonsortium. Und sie haben sich nur gestritten, wie viel sie umbringen und ob sie vorher eine juristische Prozedur machen, um bereits feststehende Todesbefehle, Urteile kann man das nicht nennen, dann zu vollstrecken. Oder ob man es eben politisch macht, einfach an die Wand stellen und das war's. Das sind alle Rechtsgrundsätze, die also für die abendländische Rechtskultur schlicht fundamental sind, über Bord geworfen werden mit zynischen Bemerkungen, wir sind die Sieger, uns kann keiner mehr und wir machen halt, was wir wollen. Ganz offen und mit Originalzitaten aus den Protokollen der Vorbereitungsbesprechung zum Tribunal. Da haben die unter sich ganz offen gesprochen und haben gesagt, was wir abschaffen wollen, Silvia hat es ja heute zitiert, ist eine Diskussion, ob das eine rechtswidrige Handlung war. Wir sagen einfach, es war. Das Gesetz, das Völkerrecht ist so. Und da lassen wir keine Diskussion dazu. Und sie wussten ganz genau, was sie machen. Und da wurde auch dann gesagt von französischen Rechtsgelehrten, die da auch hinzugezogen worden waren, ja, das bedeutet ja die Aufgabe der abendländischen Rechtskultur. Nicht? So ähnlich. Ja, dann sagt der Amerikaner Jackson, naja, so ist es halt. Nicht? Das machen wir. Wir können es uns leisten. Und die USA. Ja, ne? Und es wird eben auch deutlich, woher das kam. Und das ist alles in diesem Antrag, der jetzt nicht mehr verlesen werden darf, ist das durch Zitate von Nachum Goldmann, der ja kein Unbekannter ist, der in drei Büchern diesen Punkt behandelt. Da haben die nämlich dann vom Nürnberger Urteil abgeschrieben, immer wieder behauptet, das habe stattgefunden und so sei es gewesen. Und dann war das letzten Endes in den Schulbüchern und dann auch schon in den Lexika. Und dann konnten die Richter sagen, es ist offenkundig. Aber am Anfang stand schon der Zweifel. Und die die Zweifel geäußert haben, die sind schon, wenn sie Zeugen sein wollten, in den Prozessen gegen die Deutschen, vor dem Internationalen Militärtribunal, vor den Folgeprozessen, vor den deutschen Gerichten, sind eingeschüchtert, bedroht und vermutlich auch einige umgebracht worden. So sieht die Offenkundigkeit aus. Es war Kriegsführung gegen das Deutsche Reich und so hat es auch Jackson gesagt, das Nürnberger Tribunal ist die Fortsetzung unserer Kriegsanstrengung gegen das Reich. Ja? Gut, und wir sind dabei, dagegen anzugehen. So, und ich denke mal, das ist ein gutes Resümee. Wir werden jedenfalls unser Bestes tun, dass diese ganze Offenkundigkeit vom Tisch kommt. Wenn es uns nicht gelingt, die Offenkundigkeit wegzukriegen, dann gelingt es uns jedenfalls der Öffentlichkeit und auch der ausländischen Öffentlichkeit zu zeigen und zu beweisen, dass wir keine rechtsstaatlichen Systeme mehr sind, sondern dass vom Staat hier eine bestimmte Geschichtsmeinung vorgeschrieben wird. Und das wäre auch ein Erfolg. Also das System kann immer nur verlieren durch diesen Prozess, ganz egal, wie es ausgeht. Was ist erreicht? Auf dem juristischen Gebiet ist heute Geschichte geschrieben worden, weil so einen Fall hat es noch nicht gegeben. Und das hat der Mann Zagen auch gesagt, dass sie versuchen, da das so hinzubringen, dass andere Fälle vergleichbar dann diese Entscheidung tragen könnten. Es ist also hier die Justiz insgesamt, die gesamte Juristenwelt, durch diesen Fall herausgefordert. Und wenn Sie das vielleicht verfolgt haben, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das ist ja das Flaggschiff der deutschen Publizistik, ist gerade auf diesem Gesichtspunkt groß in den Fall Zündel eingestiegen. Sie haben dreimal relativ kurz hintereinander auf der Seite 3, das ist die wichtigste Seite, das ist die Seite Politik, groß berichtet, das ging einmal los, die Stadt, der Müll und Fräulein Stolz. Und da wurde so geschildert, wie sie den Meinertshagen also immer auf die Pike nimmt und er sprach vom Blitzkrieg auf sein limbisches Zentrum, das ist also das Zentrum, das die Gefühle steuert. Und hat es ironisch auch gesagt, er hätte die Möglichkeit, die Sitzung zu unterbrechen, ins Beratungszimmer zu gehen, um sich abzukühlen. Von der mache er auch Gebrauch, aber meistens zu spät. Der Vorsitzende Meinertshagen fühlte sich von den Argumenten der Verteidigung zunehmend bedroht. Es bedurfte einer Notbremse. Der Vorsitzende verkündete, dass Sylvia Stolz von einem konformen Pflichtverteidiger ersetzt werden würde. Was man mit dem Vorsitzenden erlebt, das ist unglaublich. Es ist wirklich, man hat ja schon viel erlebt, ich mache das ja nun schon über 30 Jahre, diese ganzen Verfahren. Aber was hier abläuft in dieser Sache, das ist wirklich, ist der Gipfel. Vorher werden die Verteidiger schon bedroht, wenn sie Beweisanträge stellen, dann ist es so, dass sie also bestraft werden. Ja, das müssen wir vorstellen. Also unterstehen sie sich, einen Beweisantrag zu stellen, dann werden sie verknackt. So mit anderen Worten halten sie die Schnauze. Das ist ja praktisch. Und wenn einer ankündigt, er will Beweisanträge stellen für die Rechtsanwältin Stolz, wird sie sofort als Pflichtverteidigung abgelöst, damit man sie dann gleich aus dem Verfahren rausschmeißen kann, falls sie tatsächlich einen Beweisantrag stellt. Wem kann die Wahrheit schaden? Die Frage stellt sich. Das Gericht jedenfalls scheint sich zu scheuen, bestimmte Dinge aufs Tablett kommen zu lassen und möchte die Verteidigung mit allen zu Gebote und nicht zu Gebote stehenden Mitteln beschränken. Aber das Verfahren ist jetzt eben ausgesetzt, wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr fortgesetzt. Und so sehr sich das Gericht bemühen wird, es wird ihm nicht gelingen, die Verteidigung mundtot zu machen. Wir fangen dann ganz neu an, Januar, Februar ungefähr, mit einem neuen Verfahren. Und dann wird er darauf dringen, möglichst rasch die Wahlverteidiger rauszuschmeißen, damit er das Verfahren dann schnell beenden kann. Das ist letztlich das Ziel dieses Vorsitzenden. Der Pflichtverteidiger wird vom Gericht bestellt und vom Gericht werden natürlich nur solche Verteidiger bestellt, die willfährig sind. Das ist völlig klar, die keine Anträge stellen, die nicht Schwierigkeiten machen, die also nun nicht Gegenvorstellungen und all solche Dinge machen, sondern alles absegnen und weise nicken, wenn der Vorsitzende irgendetwas sagt. Wer etwa eine andere Meinung hat, wird nie wieder als Pflichtverteidiger bestellt. Und das ist eben eine schöne Geschichte. Man kriegt sein Geld letztlich für nichts tun. Es wird von einem ja erwartet, wenn man als Pflichtverteidiger bestellt wird. Vom Gericht wird erwartet, dass man nichts tut. Das heißt, wenn man nichts tut, wird man auch wieder bestellt. Das heißt, das Gericht möchte jetzt einen Mannheimer Anwalt bestellen, der das Vertrauen des Gerichtes hat, weil er schon in vielen Verfahren bewiesen hat, dass er keine Anträge stellt und sich um Himmels Willen nicht mit dem Angeklagten solidarisiert. Und warum hat er das gemacht? Ich meine, Sie sind ja auch der Meinung, es muss einen neuen Pflichtverteidiger geben. Ja gut, ist ja das, was aus welchen Gründen auch immer aussteigen oder ausscheiden und man auf einmal ohne Verteidiger dasteht. Weil ohne Verteidiger können Sie halt von Rechts wegen einen erstinstanzlichen Landgerichtsprozess nicht verhandeln. Und wenn man mitten im Verfahren abbrechen müsste, müsste man wieder das ganze Ding von vorne anlaufen lassen. Dem soll halt die Bestellung eines Pflichtverteidigers vorbeugen, weil der nicht einfach sein Mandat niederlegen kann. Also ich denke mal, das geht dann so der Reihe nach. Erst fliegt sie raus, dann fliege ich raus, dann fliegt Dr. Schaller raus. Und anschließend ist dann für alle offensichtlich, dass dieser Richter nur mit den beiden Pflichtverteidigern den Prozess zu Ende führen will, die da hinten sitzen in der zweiten Bank und sein Vertrauen genießen. Viele Verteidiger scheuen sich ja dann natürlich davor, Beweisanträge zu stellen oder Äußerungen zu machen, die mit einer Strafandrohung belegt sind. Und das ist ja genau der Punkt, dass sich keiner traut, was zu sagen. Und das geht halt nicht mehr so weiter. Ja, guten Tag. Können Sie uns bitte Ihren Eindruck von diesem heutigen Verhandlungstag des Zündelprozesses vermitteln? Ja, das ist Fortsetzung des Schauprozesses vom letzten Mal. Das war mehr oder weniger nur eine Art, wenn Sie möchten, Scharmützel zwischen Vorsitzenden Richter und der Verteidigung. Und das Ergebnis war erwartet, weil es schon am letzten Mal angekündigt worden war. Und die Absicht besteht darin, der Kammer einen Pflichtverteidiger in die Hände zu geben, der ich sage mal, systemwillig ist. Auch das richtige Verfahren in diesem Prozess? Wie bitte? Wäre aus Ihrer Sicht auch die richtige Handlungsweise für diesen Prozess, um das einfach... Na gut, ist ja von Rechts wegen dann gar nicht anders möglich. Wenn man einen neuen Pflichtverteidiger beiordnet, der muss sich ja einarbeiten. Der kann ja nicht einfach sich heute dazusetzen und mitmachen. Sondern der muss ja in die Akten einarbeiten, das braucht seine Zeit. Und deswegen, das Gericht hat ja auch noch ein paar andere wichtige Verfahren zu bearbeiten, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr weitergehen wird. Also, können Sie denn noch ruhig schlafen überhaupt? Das hat doch mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun, was Sie hier veranstalten. Wollen Sie mich jetzt beleidigen? Das ist ein Schauprozess. Schauprozess, ja, kennen wir alles. Das hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, geben Sie Presseinterviews. Ja, mache ich auch. Bitte, viel Spaß dabei. Ich frage Sie, ob Sie noch ruhig schlafen können. Wo war das Problem? Ich habe meine Meinung geäußert, weil ich mit dem Verlauf des Prozesses absolut nicht einverstanden bin. Ich habe vor dem Herrn Staatsanwalt gesagt, dass ich den Prozess für einen Schauprozess halte, weil eben alle Beweisanträge gleich abgelehnt werden. Und ich habe den Staatsanwalt gefragt, ob er noch ruhig schlafen kann, weil ich der Meinung bin, dass ihn sein Wissen belasten müsste. Und da ist er gleich weggerannt. Also, was könnte passieren bei einem neuen Pflichtverteidiger? Wir werden uns durch nichts rausbringen lassen. Das sind ja genau die Punkte, wodurch man sich erhofft, die Verteidigung mundtot zu machen, indem man ihr androht, sie mache sich strafbar durch ihre Äußerungen vor Gericht. Ich glaube, in diesem Kreis brauche ich überhaupt nicht mehr darzulegen, welche Bedeutung die Lügen über unser Volk A zur Beherrschung unseres Volkes und auch dann zur Rechtfertigung der Weltherrschaft der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft mit der Hintergrundmacht Al-Juda spielen. Und wenn das unsere feste Überzeugung ist, dann muss man sich genau die Stelle aussuchen, wo diese Lüge effektiv bekämpft werden kann. Wenn wir in das breite Publikum gehen, in die Bevölkerung und dafür unsere Auffassungen werben, werden wir wenig Erfolg haben. Die ganze Strategie des Feindes beruht darauf, es ist möglich, fast alle Menschen dazu zu bringen, fast alles zu glauben. Wenn es möglich ist, ihnen zu suggerieren, dass fast alle anderen das glauben. Das ist die Schweigespirale, das ist diese ganze Mechanismen, die sie studiert haben. Und welche Rolle spielt da die Justiz? Wenn nämlich nicht mehr suggeriert werden könnte, oder nicht mehr suggeriert werden kann, dass fast alle anderen es glauben, ist die Herrschaft der Lüge zu Ende. Es wird der leichteste Sieg der Weltgeschichte sein. Und die Justiz hat genau die Funktion, die da sagen, es ist eine Lüge. Sie kennen das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Einer manchmal reicht schon. Und da ist die Justiz und sagt, die da sagen, wir glauben nicht, die sind die eigentliche Gefahr. Und die müssen wir zum Schweigen bringen mit drakonischen Maßnahmen, mit Bedrohung und Vollziehung von Freiheitsstrafen. Denn nur dann kann die Lüge noch herrschen. Wir agitieren nicht mehr die breite Bevölkerung, sondern das, was normalerweise strafbar ist, machen wir jetzt mit der Justiz. In jedem Falle, wo einer, der in diesem Sinne einsatzbereit ist für Deutschland und angeklagt ist, in irgendeiner Form den Holocaust geleugnet zu haben, in all diesen Fällen, werden den beteiligten Juristen, den Richtern und den Staatsanwälten das Buch von Germar Rudolf und der Beweisantrag im Judaismusprozess komplett auf den Tisch gepackt und gesagt, wenn ihr es nicht lest, ist es wurscht, ihr werdet nie sagen können, ihr hättet es nicht gewusst. Dann geht es also innerhalb des Justizapparates los und das ist das, was ich unter Echoraum verstehe. Sie sind immer wieder die gleichen, die immer wieder aufeinanderstoßen mit immer wieder den gleichen Fragen und Problemen und die tauschen sich aus. Und je mehr Sie das Grummeln in der Magengrube haben, desto intensiver werden Sie sich mit Kollegen besprechen und sagen, was machen wir denn? Was verlangen denn die von uns? Wir haben doch mal geschworen, die Wahrheit und die Gerechtigkeit wollen wir. Und jetzt sollen wir das machen. Lies doch bitte mal. Und dann rate mir doch, was soll ich machen? Das ist das, was in der Justiz wirkt. Und dann entgleitet der Fremdherrschaft dieses Instrument, die politische Justiz, werden wir paralysieren. Das dauert vielleicht ein Weilchen, kann aber auch ganz schnell gehen. Aber es wird wirken. Und dann werden Leute aufstehen und sagen, naja, wenn es nicht mehr strafbar ist, ich habe schon immer gewusst, das ist ein Schwindel. Die Märzfälle. Und dann sagen die Leute, Moment mal, ich dachte ja, das denken alle. Ja, wenn das jetzt so ist, dann muss ich mich ja auch mal kümmern. Was ist denn da überhaupt da? Was haben die denn an Beweisen? Wie haben die es denn untersucht? Und wenn sie sagen, nichts ist da, das ist nie untersucht worden, da gibt es auch keine Beweise, es ist ein Schwindel durch die Medien. So, und dann geht hier was ab. Und deswegen werden in Zukunft dann alle, die diesen Kampf mitführen wollen vor Gericht, die Beweisanträge haben. Sie werden das Buch von Rudolf haben, das ist im Internet abrufbar. Sie werden den Judaismus-Beweisantrag haben. Sie werden die ganzen Anträge, die Sie jetzt hier, diese Verfahren auch gestellt haben, zur Verfügung haben. Die können Sie dann auch stellen. Der deutsche Historiker Ernst Nolte, der sich immer mehr in Richtung Revisionismus entwickelt, der hat einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Wenn die radikalen Revisionisten, die die Existenz von Gaskammern leugnen oder bestreiten, Recht hätten, dann wäre ja der Nationalsozialismus nichts anderes gewesen als der verzweifelte Versuch des Reiches, sich der Umklammerung durch die Feindmächte zu erwehren. Und irgendwann stehen die Leute auf wie 1989, wir sind das Volk. Ich sehe deutlich Endzeiterscheinungen dieser Herrschaft. Sie können jetzt schon nicht mehr nur mit den Mitteln der Propaganda, des Geldes und der Drohung mit Gewalt regieren die Welt, sondern sind jetzt im Begriff, einen weiteren Weltkrieg mit Feuer und Schwert zu führen. Und das bedeutet, dass die Völker erwachen. Das ist ja das Heimtückische. Es ist Krieg. Der hat nie aufgehört. Das Ziel dieses Krieges seitens unserer Feinde ist die totale Auslöschung des deutschen Volkes als Volk und die Vernichtung des Reiches für immer, aber nicht nur der Deutschen, sondern überhaupt Europa. Die weiße Rasse soll aus der gesunden Lage, Volk zu sein, Nation zu sein, herausgebracht werden zu Biomasse. Die Gefährlichkeit besteht eben darin, dass unseren lieben Landsleuten und überhaupt das Bewusstsein fehlt, dass Krieg ist. Die denken, es ist Frieden. Und sie meinen, es ist doch ganz schön. Sie können also nicht mehr über unsere Köpfe herrschen, weil jetzt wird die Realität so deutlich, dass immer mehr begreifen, da ist eine feindliche Macht, die uns zerstört. Nicht nur die Deutschen, sondern weltweit. Und deshalb sage ich, wir eigentlich hier auch im Zentrum Europas, wir in Deutschland, haben die leichteste Revolution zu machen. Wir brauchen nur in unseren Köpfen aufzuräumen und diese Lügen nicht mehr zu glauben. Schlussendlich war allen bewusst, dass nur noch politische Brutalität übrig bleibe, um das derzeitige System zu schützen. Meinertshagens Voreingenommenheit war so offensichtlich, dass etwas Drastisches unternommen werden musste. Wenn ein Berufsverbot auch auf Sylvia Stolz zukommt und andere nicht in ihre Fußstapfen treten, bleibt dennoch der Feldzug am Leben. Er wird als Feldzug geführt. Das heißt, nicht der einzelne Angeklagte steht im Vordergrund, sondern eine Bewegung, die die Herrschaft der Lüge letztendlich beenden wird. Da wird es viele einzelne Gefechte geben. Jeder Prozess ist ein Gefecht. Und für diese Art der Verteidigung, die in Wirklichkeit Angriff bedeutet, eignen sich nur solche, die praktisch mit dem Leben abgeschlossen haben und sagen, ich stehe jetzt hier in der Front. Ich mag fallen, aber es ist dann für Deutschland. Und dann wird letztendlich der Erfolg kommen. Und Ernst Zündel wird natürlich auch als Person Ernst Zündel wirkungsvoll dann verteidigt, wenn diese ganze Holocaust-Geschichte und welche Rolle sie spielt als Teil einer Strategie zur Vernichtung des deutschen Volkes, wenn das bewusst wird, dann wird man eines Tages auch Ernst Zündel aus den Klauen lassen müssen, weil sie dann nicht mehr die Kraft haben. Es gäbe natürlich noch sehr viel zu sagen. Es gibt auch in Zukunft viel zu tun, so oder so, wie auch immer sich die Entwicklung fortsetzt, wird es viel zu tun geben, viel zu berichtigen geben und viel Positives aufzubauen geben. Darauf freue ich mich schon. An dieser Stelle hören die Nachbesprechungen auf. Sie wurden zufällig von Ernst Zündels Frau Ingrid Rimland im Jahre 2010 entdeckt. Der Mannheimer Zündel-Prozess von 2005 wird seitdem weithin als eine der größten Justizgrotesken im Herzen Europas angesehen. Die Ähnlichkeiten zu den Schauprozessen der Sowjetunion sind unübersehbar. Es gibt keine Abschrift des Prozesses, entlastende Beweise durften nicht vorgetragen werden, es durften keine Sachverständigen gehört werden, Ernst Zündel wurde von vornherein als schuldig betrachtet. Es wurde nicht bloß Ernst Zündel bestraft, seine Rechtsanwälte mussten gleichweise dafür leiden, dass sie auf eine rechtlich ordentliche Verteidigung beharrten. Rechtsanwältin Silvia Stolz, die sich Dr. Meinertshagens Befehlen verweigerte und weiterhin für ihren Klienten sprach, wurde physisch aus dem Gerichtssaal entfernt. Sie wurde von 4 Gerichtsdienern ergriffen und aus dem Saal getragen. In einem weiteren Verfahren wurde sie der Prozesssabotage angeklagt und zu 3,5 Jahren Kerker verurteilt. Rechtsanwalt Jürgen Rieger erlitt einen massiven Schlaganfall und verstarb nach wenigen Tagen, während sein umstrittenes Berufungsverfahren noch lief. Zufall? Rechtsanwalt Dr. Herbert Schaller wurde unter Zuhilfenahme eines neuen österreichischen Gesetzes, das die Ausübung der Anwaltstätigkeit für über 70-Jährige verbietet, neutralisiert. Justizkreise sprechen von der Lex Schaller. Horst Mahler zeigte sich selbst als Holocaustleugner an, um das System herauszufordern. Er wurde zu insgesamt 13 Jahren Haft verurteilt und sitzt nun im Alter von 75 Jahren eine lebenslange Haftstrafe ab. Dr. Meinertshagen verurteilte Ernst Zündel zu 5 Jahren Haft auf 14 Anklagepunkten, darunter Verunglimpfung des Andenkens der Toten. Zündel saß seine Strafe bis auf den letzten Tag ab und wurde am 1. März 2010 entlassen. Einem US-Immigrationsdokument zufolge darf er für die nächsten 20 Jahre nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Seine Frau, Ingrid Rimland, eine preisgekrönte Schriftstellerin, die nirgends auf der Welt kriminell in Erscheinung getreten ist, darf nicht nach Deutschland reisen, um mit ihrem Mann zu sein. Ein europaweiter Haftbefehl wegen Meinungsverbrechen wurde gegen sie ausgestellt. Deutschland, Deutschland.